Hallo und herzlich willkommen zum neuen Jahr und einer neuen Ausgabe von Kaboom! Junge, heute reden wir über die Spiele, die dieses Jahr erscheinen, auf die wir uns freuen und wo wir schon von vornherein sagen können, was denn das für ein Scheiß. Und da ich das wie immer nicht alleine machen will, habe ich mir meine zwei Gäste eingeladen und zwar wie immer den guten Markus. Hallo. Und den guten Jürgen. Hi. Ah, das wird das richtig schön, wenn ich euch beiden irgendwas sagen muss, wie zum Beispiel den Diablo eingeladen und den Schmied eingeladen oder so ein Scheiß. Darauf freue ich mich schon. Wir alle drei haben uns eine wunderbare Liste nicht zusammengestellt, sondern auf Wikipedia nachgegoogelt. Haha! Und haben festgestellt, es kommt ein Haufen Shit dieses Jahr raus. Und vor allem schon im Januar. Habt ihr eigentlich im Allgemeinen irgendwas, auf was ihr euch am meisten freut dieses Jahr, wenn wir vorher anfangen? Monatsabhängig. Also ich würde generell schon mal jedes ansatzweise Rundenstrategiespiel Fire Emblem Engage rausziehen und als Hoffnungsträger nach oben platzieren. Okay. Bei dir, Jürgen? Zelda, ohne Frage, Zelda. Zelda, alles klar. Okay, ja gut, kann ich verstehen. Gut, fangen wir direkt an. Und zwar würde ich sagen, wie die Dinge, die uns so gut wie gar nichts sagen, würde ich sagen, überspringen wir einfach. Das, was am 13., und zwar, wir haben heute den 12.01., also was am 13. rauskommen wird, ist die PS5-Version von Dragon Ball Z Kakarot. Die soll angeblich besser laufen als das Hauptgame. Oh, das würde so viel ausmachen, wenn das besser läuft. Es kommt halt für die PS5 nochmal raus und für die neue Xbox, weil Kakarot war eigentlich Dragon Ball Z zum Mitspielen und es war auch nicht sonderlich gut. Und es hatte echt Performance-Probleme, aber brutal. Ja, aber es war und halt das schön, weil schon am Anfang fürchterlich. Ja. Du konntest Dragon Ball Z mitspielen. Das war geil, wenn diese Probleme der Performance nicht gewesen wären. Richtig, ja. Dafür kommt ab morgen die PS5-Version raus. Die Leute, die PS4 haben, kriegen sogar, glaube ich, ein kostenloses Upgrade. Das ist ganz nett. Vielleicht kann man sich dann nochmal angucken, wenn man es nochmal irgendwo findet für ein paar Euro. Also ich persönlich hatte nicht sonderlich viel Spaß damit, weil ich fand es ehrlich gesagt ziemlich scheiße. Ich fand es schade, dass er keine... Da hast du die Lizenz, fucking Dragon Ball Z, und gibst denen keine deutschen Sprecher, die halt so gut sind. Das ist dann nicht immer schade. Ja, wieso auch? Ich glaube aber auch, dass die deutschen Sprecher mit Abstand die teuersten sind, wenn du die verpflichten willst. Dasselbe Problem habe ich halt auch, was dann auch rauskommt, ist One Piece Odyssey. Oh, ja. Da sind halt auch wieder nicht die deutschen Sprecher dabei. Das ist egal. Das ist egal, aber weißt du, was sie bei Odyssey endlich machen in dem One-Piece-Spiel? Endlich kriegst du ein vernünftiges Rollenspiel mit einem anständigen Kampfsystem. Und nicht den nächsten Dynasty Warriors Clasher, der dir den ganzen Spielspaß versaut. Es gibt eine Demo, die ist auch rausgekommen, die kann man auf den Konsolen ausprobieren. Man kann's die habe ich gespielt. Wie fandst du es? Sag an. Ich fand das Pacing ganz, ganz fürchterlich, aber du spielst auch den Anfang des Spiels. Okay. Du wirst halt mit Level 40 reingeschmissen und kannst halt mit allen Charakteren einfach alle Attacken machen, was ziemlich lustig ist. Das spielt, glaube ich, kurz nach dem Timeskip, weil Luffy nur Gear 2 kann. Du gehst halt drei Schritte, da kommt eine Zwischensequenz. Du gehst drei Schritte, da kommt eine Zwischensequenz. Du gehst drei Schritte, die Leute gucken sich um. Du gehst drei Schritte und du denkst, Alter! Ja, das ist ein typisches Bandai Namco-Game. Ja, es ist eigentlich sympathisch gemacht. Die versuchen auch kleine Skits einzubauen, wo die Charaktere halt sich da unterhalten und blöde Sprüche machen, wenn Nami halt Schätze haben will und es ihr völlig egal ist, ob Lysop dafür gefressen wird oder sowas. Oh Gott, und dass sich Sanji und Zoro die ganze Zeit streiten und das ist schon gut gemacht. Die Skits funktionieren, aber es wird wirklich alle drei Schritte musst du wieder anhalten, weil die dir wieder irgendwas zeigen wollen. Ich weiß, warum. Das Kampfsystem ist aber cool, das ist rundenbasiert. Und ja. Du musst halt bei den Gegnern wirklich drauf achten, weil du hast ja ganz viele verschiedene Leute, die ganze Strohhutbande. Und wenn der Gegner halt ein Techniker ist, dann kannst du nicht einfach draufhauen, dann musst du halt den Schützen herholen und sowas. Das ist also halt ganz halt das. Richtig. Du kannst halt nicht mit Zorro halt einfach die ganze Zeit draufschnetzeln, weil gegen bestimmte Gegner macht er halt deutlich weniger Schaden. Also ein richtiges JRPG, also. Genau. Also ich habe jetzt noch nichts Negatives gehört. Das einzige Problem, was ich damit habe, ist auch das Pacing jetzt am Anfang, weil sonst, wie gesagt, die Grafik stimmt halbwegs, könnte natürlich besser sein, aber die werden jetzt auch kein Millionenbudget für das Spiel gehabt haben. Und die, wenn sie ihre Superattacken machen, das sieht super geil aus. Ich habe die ganze Zeit nur die Superattacken gemacht, das war richtig lustig. Die Frage ist, ob das sehr, sehr eintönig wird. Das ist halt meine Angst. Ja, es ist ja der Prolog, also ist das jetzt nicht in dem Sinne Spoiler. Die werden ja deine Fähigkeiten sofort wieder abgenommen nach einer halben Stunde und du bist dann auf Level 1. Okay. Und die musst du dann erstmal zurückarbeiten. Das heißt, du hast nicht die ganze Zeit die overpowerten Attacken, du musst sie dir erstmal zurückholen. Gibt's ein Skilltree? Hast du das gesehen? Das war eine besondere Fähigkeit. Dem wurden halt ihre Sachen weggenommen in Form von Würfeln. Und wenn du die Würfel findest, kannst du die halt in gewisse Attacken reintun, die du schon hast. Also wenn du jetzt Zoros Onigiri hast, kannst du da halt da entweder da das reintun oder eine seiner anderen Attacken, je nachdem, welche du stärker haben willst. Oder ob du bei Nami ihren Buff erstmal stärker machen willst oder ihre Attacke stärker machen willst. Oh Gott, ich glaube, ich weiß, was ich mir morgen kaufe. Ich glaube, ich weiß, warum Markus das Ding schon die Einkaufsliste genannt hat. Die Einkaufsliste, ich ärgere mich gerade, dass ich es nicht vorbestellt habe. Ich meine, es gibt viele Zwischensequenzen. Als riesiger One-Piece-Fan werde ich mit lauter kleinen Zwischensequenzen, Anspielungen und die Strohhutband, ich werde belohnt. Alle paar Schritte darf ich was sehen, wie sie aufeinander losgehen oder auch nicht. Probier die Demo erstmal einfach aus. Die geht 2 Stunden, du spielst ja den kompletten Prolog und du kannst den Spielstand sogar mitnehmen. Ja, das hindert mich nicht dran, das Spiel dann trotzdem zu kaufen. Er hat es schon gekauft. Er hat die davor schon einfach so gekauft und durchgespielt. Richtig, Smokey. Und das sogar diese Dynasty Warriors Klon-Dinger, wo ich überhaupt nicht leiden kann, dieses Spielgefüge. Was man also erfährt, wenn man unsere Liste vom letzten Jahr anhört. Aber ich habe sie trotzdem gekauft und gespielt, weil es immer geile Collectors-Boxen mit geilen Figuren gab. Bei Odyssey habe ich nur nichts gesehen. Wie gesagt, ich warte ab. Wenn ja, leih mich von dir aus und probiere es dann mal aus. Am 19. Januar kommt an einem Tag 2 Spiele, auf die ich so lange warten musste, dass sie endlich mal für was anderes kommen, als nur als Handhelds. Du meinst, dass wir sie uns zum dritten Mal kaufen? Psst, das ist eine Täuschung. Und zwar einmal am 19. Januar kommt raus Persona 3 Portable und Persona 4 Golden. Das Spiel, mit dem du mich auf diese Drogenfabrik gebracht hast. Ja, mit Persona 3 Portable. Da warst du wie ein Dealer, der mich als neuen Kunden anwirbt. Hier, probier das mal aus. Könnte ein gutes Spiel sein. Und dann hast du mich stundenlang von dem Ding nicht mehr weggekriegt. Ich habe ihm damals die PlayStation Portal-Version einfach gegeben und habe gesagt, hier, Spiel, das ist was für dich. Hat Dating drin. Mehr habe ich nicht gesagt und das war's schon. Das war's. Damit war es erledigt. Da habe ich ihm zum Persona-Fan gemacht. Ich Persona kann immer noch nicht glauben, dass du die Schwimmerin nicht gedatet hast. Die ist die schärfste aus dem ganzen Plot. In Persona ist es halt so, es sind halt wieder die typischen Persona-Spiele. Das ist ein Rollenplaying-Game mit Social Simulation drin. Die sind alle fantastisch gemacht. Der dritte Teil, wir kriegen eine Portable-Version, das kommt raus für die PS4, Xbox und so weiter und auch für Windows. Zum allerersten Mal erstens auf Deutsch, was ich sehr, sehr interessant finde. Zum zweiten, wir kriegen zwar die Portable-Version, das heißt, sie ist zwar mehr wie ein Digital Novel, dafür ist es aber auch tatsächlich die beste Version, weil du in der Version die Möglichkeit hast zwischen einem weiblichen und einem männlichen Charakter, was auch eine sehr geile Idee ist. In Persona 4 Golden, es kam schon für Windows raus. Ich habe es hier für die PlayStation 2. Persona 3 habe ich auch hier stehen. In der normalen Edition für die PlayStation 2. In der Persona 3 Fest Edition, die nur auf einer amerikanischen PS3 funktioniert. Ich habe die japanische Version von dem Ding hier stehen. Ich habe Persona 3 Portable hier stehen. Ich glaube, ich mag das Spiel. Ich weiß auch nicht wieso. Und jetzt holst du es. Man merkt es auf jeden Fall nicht. Nein. Nein, überhaupt nicht. Persona 4 habe ich dann auch hier stehen in der PS2-Version. Ich habe sie alle angespielt. Ich habe sie nicht durchgespielt damals, aber das werde ich mit Persona 3 Portable und Persona 4 Golden auf jeden Fall hundertprozentig nachholen. Und ich habe so Bock auf die Games. Die sind von Atlus und ich liebe die Dinger. Es ist halt fucking Persona und da kann ich einfach nicht Nein sagen. Ich weiß, dass alle beide insgesamt 40 Euro kosten, also beide zusammen, das ist 20 pro Game. Das ist völlig in Ordnung, finde ich, für Spiele, die über 100 Stunden gehen. Ich hab auch rein zufällig noch über 50 Euro Guthaben auf meiner Switch und ich weiß gar nicht, warum. Ja, sowas aber auch. Hm. Nur, komm, nur auch 50? Habt ihr mal den Monat so zusammengerechnet, was im Januar alles kommt? Nee, ich hatte einfach eine 75-Euro-Karte zu Weihnachten bekommen und habe halt ein bisschen was übrig behalten. Also auf jeden Fall, also wenn man die Spiele mag, besonders 3 Portal und besonders 4 Gordon, lohnen sich zu 100%. Dann kommen am 20. Januar kommt Fire Emblem Engage oder wie ich es gerne nenne, die Adventures of Kolgate-chan. Der vermutlich heilige Gral des Jahres in der Taktik-Roleplay-Schiene für mich. Ich hoffe es für dich, ja. Ich freue mich, dass ja, ein neues Fire Emblem. Ja, so ein goldes Jahr wie letztes Jahr kann es ja nicht sein. Nee, also ich freue mich tatsächlich, dass wir ein neues Fire Emblem kriegen. Der Hauptcharakter sieht halt nun mal aus, er hat halt blaue und rote Haare, sieht aus wie ein Kolgate-Zahnpasta, was wir machen. Ich bin gespannt, wie es wird. Ich werde es mir nicht kaufen. Weil ich Three Houses zum Verrecken noch nicht durch habe. Bevor ich das nicht einmal durchgespielt habe, kaufe ich mir Engage nicht. Sehe ich dann keinen Sinn. Soll ich euch was sagen? Seitdem Engage näher kommt, bin ich immer mehr dran, meinen dritten Run-Through. Nee, vierter Run-Through von Three Houses zu beenden. Drei waren ja erstmal dreimal die Schule und viertes Mal dann noch die nächste Variante. Einfach nur, damit ich alle Varianten einmal durch habe, bevor ich. Das nächste Grandiose, weil Fire Emblem kannst du nicht viel falsch machen. Nein. Und Gott sei Dank geben sie dir immer die Möglichkeit zwischen deine Leute bleiben am Leben oder du stellst es halt auf die normale Variante. Also ich habe halt, mein Problem ist dann halt, was ich halt habe mit dem Game ist, wie mit Xenoblade 3. Es liegt hier, ich habe es gekauft in Season Pass, weil ich es günstiger gekriegt habe. Ne? Und es liegt hier, aber ich habe Xenoblade 3 immer noch nicht gespielt, weil ich den ersten noch nicht durch habe. Deswegen habe ich dann dasselbe Problem dann auch mit Engage. Und dann habe ich es wieder gekauft, weil ich Angst habe, es zu verpassen. Aber was ich natürlich nicht verpassen werde, weil es ist Nintendo. Bei Nintendo ist es egal. Das kostet 30 Jahre lang genauso viel. Vor allem, Stefan, es ist nicht mehr wie früher bei Fire Emblem. Wenn du es nicht direkt gekauft hast, dass es dann nicht mehr nachproduziert wird. Richtig. Es kostet dann nicht im nächsten Jahr 120 Euro. Wenn du es haben willst. Das stimmt allerdings. Ja, das und ist mit Season Pass. Ich finde es aber auch schön, dass du stattdessen einfach Mass Effect Andromeda durchspielst. Das kann ich überhaupt nicht verstehen. Ich habe nur darauf gewartet, dass es anspricht. Ich habe darauf gewartet, dass es anspricht. Du hast die Auswahl. Ja, aber du sagst ja, ich kann Fire Emblem noch nicht durchgespielt, aber stattdessen Mass Effect Andromeda durchspielen. Ja, richtig. Du hast eine Auswahl zwischen einem richtig geilen Spiel und Andromeda. Wie fällt die Wahl auf Andromeda? Ich habe keine Ahnung, weil ich es einfach beenden wollte, damit es fertig ist. Bin am Ende vorbeigerannt, damit es endlich zu Ende war. Das kann ich verstehen. Das ist nämlich im Fire Emblem nicht möglich, weil da willst du alles möglichst mitkriegen. Richtig. Alle Zwischengespräche lesen. Oh, ich freue mich auf die ganzen neuen Charaktere, die ich ab morgen kennenlernen darf. Ab 20. Ach stimmt, ab 20. erst. Wir sind schon beim 20. Könnt ihr es früher releasen? Ich will es morgen haben. Das heißt also, wenn ich dann am Ende des Monats dich besuchen komme, bist du dann völlig im Engaged-Modus, alles klar. Du weißt, dich zu beschäftigen. dann kommt... ja, Jürgen, wirst du es dir holen? Weiß ich nicht. Hast du schon vorbestellt? Day One, können? ja, klar. Day One, okay, gut, Herr Pauer. Ich habe es ja wenigstens einmal durchgespielt, anderthalb Mal. Okay, cool. Das nächste, was dann kommt, ist Monster Hunter Rise nochmal für die PS4, PS5, Xbox und... warum? Ich meine, Capcom. Die richtige Frage lautet, warum jetzt erst? Ja, weil der Vertrag mit Nintendo ausgelaufen ist. Deswegen können sie es jetzt auch woanders importieren. Ja, aber wenn ich es jetzt für Nintendo habe, wieso sollte ich es mir jetzt noch für PS4 oder PS5 holen, wo ich genau dann einen PS-Plus-Account brauche, um zu Hause mit jemandem zusammenzuspielen? Ja, das, genau da habe ich mich auch gefragt. Wozu? Ich meine, Monster Hunter Rise ist Monster Hunter Rise. Es ist kein schlechtes Monster, das ist aber nicht das beste Monster Hunter. Wenn sie wenigstens Sunbreak noch dazu bringen würden, das kommt erst Mitte des Jahres. Das ist komplett. Ja, egal, was soll's. Ist wurscht. Also, das Monster Hunter, wenn man es auf der PS4, PS5 spielen möchte, kann man das gern machen, aber ich fände tatsächlich Monster Hunter World 2 Capcom, es wird Zeit. Dann am 24. kommt raus Forspoken oder auch, wie es eine Demo geschafft hat, mir ein Spiel zu vermiesen. Was zum Geier! Hast du die Demo gespielt? Ich habe die Demo gespielt für eine halbe Stunde oder so. Es ist das Schlechteste, was ich hier gespielt habe dieses Jahr. Also Holy ich muss sagen, shit. Ich habe tatsächlich nur zugeguckt, wie jemand die Demo gespielt hat. Das hat mir sofort jegwidrige Lust genommen, dieses Spiel A, die Demo ausprobieren zu wollen, B, es besitzen zu wollen. Also ja. die Hauptcharakterin ist unsympathisch wie Sau. Der Sidekick und mit dem du da rumrennst, nervt nur. Das Parcours ist scheiße, die Alte steuert sich wie ein Panzer, die Menüführung ist für'n Arsch, das Spiel ist hässlich. Was haben die gemacht? Das ist ein PS5-Exclusive mit Windows. Was haben die gemacht? Du hast immer, die haben halt wunderschöne vorgerendete Zwischensequenzen gehabt, anscheinend in den ganzen Trailern. Weil du hast gesehen, hey, das Spiel sieht echt gut aus, sieht cool aus, coole Effekte. Dann spielst du das, denkst du, was, wieso spiele ich ein PlayStation 3 Game? Was ist denn hier los? Dann weißt du, stellst du es auf die höhere Grafik, ne? Dann ruckelt es wie Sau und sieht trotzdem scheiße aus. Aber weißt du, was mein erster Gedanke war, als ich das jemanden spielen habe sehen, also als ich im Streamer zugeguckt habe? Was? Wollt ihr dasselbe machen wie Blizzard? Gute Trailer, gute Videos zeigen und das Spiel, wenn es rauskommt, ist dann sowas wie Warcraft 3. Reforge. Nicht naja, das, was ihr gezeigt habt. Es ist halt, wir sind der Publisher. Square. Okay, wunderbar. Es ist Square. Es ist für mich ein, wenn ich es spielen könnte und es mir gekauft hätte, wäre das wahrscheinlich ein Top-Anwärter, dasselbe in mir auszulösen wie Diophil Chronicles. Ich glaube, ich werde warten. Ich werde es mir holen, ich werde warten. Bis es für einen Zehner irgendwo kriegt. Weil das Spiel, ich habe die angespielt, das ist Katastrophe. Aber wenn ich es dann vermutlich für einen Zehner spielen werde, wird dann Ende des Jahres wieder Folgendes passieren. Square. Also ich wollte es gerade sagen, wir brauchen ja dein Square o Square am Ende des Jahres. Ja, aber das kannst du auch sagen, wenn du es bis zum Ende des Jahres wirklich irgendwo für einen Zehner bekommst, sagt das locker schon viel über das Spiel aus. Also die ich Demo wette, du wirst es schon 2 Monate später hinterhergeworfen bekommen. Die Demo hat echt gezeigt, holy shit, also das war gut, dass sie die rausgehauen haben, weil boah, haben die einen Backlash Gott kassiert. Hat die Demo gezeigt, dass das Spiel noch lange nicht fertig ist. Ja. Das wird kein Wunder, dass sie es von God of War weggeschoben haben. Ja, also, boah, was sagst du zu der Demo? Du hast ja auch gespielt, Jürgen. Unglaublich repetitiv, unglaublich hässlich und dafür, dass du so viel Zauber hast, hast du einfach dein Feuerschwert genommen und hast alles niedergeschnetzelt ohne Probleme. Wow. Ja, also. Warum sollte ich diese ganzen Zauber aufladen, wenn ich einfach mit meinem Schwert alles schneller niedergeschnetzelt habe? Ja, da dachte ich mir auch so, was ist das? Wieso? Und dann erledigst du all die Sidequests da drin, weil du hast 5 Aufgaben oder sowas. Und dann erledigst du die und dann, oh, noch mal eine extra schwere Challenge freigeschaltet. Es ist einfach nur ein riesiges Krokodil, was einfach nur ein Standardgegner mit mehr Leben ist. Was auch, ja, ich musste 2 Tränke dabei schmeißen. Wow. Schwierigkeit. es ist echt nicht gut. Gut. Das nächste, was dann rauskommt, Hyper Dimension Neptunia, Sister vs. Sisters. Ich habe kein einziges Hyper Dimension Neptunia gespielt. Markus hat, glaube ich, 1 oder 2 gespielt. Ich habe 1 gespielt. Ich habe es mir gekauft, an demselben Tag gespielt, am nächsten Tag zum GameStop gebracht. Never mind. Okay. Das ist irgendwie so eine Spielreihe, von der ich immer überrascht bin, dass sie immer noch existiert. Ja, das ist tatsächlich so. Ich meine, die Dinger leben ja von DLC, ist Idea Factory. Die Dinger leben von DLC. Das heißt, du hast dann, keine Ahnung, du zahlst für einen Bikini-Skin übers mit 12 Euro oder so. Also ein bisschen aber wie bei Dead or Alive 6 war es ja, glaube ich. Wo du irgendwie, keine Ahnung, für alle extra sexy Kostüme, wenn du alle gekauft hast, irgendwie 260 Euro ausgegeben hast. Ja, genauso ist es, glaube ich, auch bei dir. Also, ich habe keine Ahnung. Die Dinge sind beliebt, dürfen sie gerne sein. Ich kann damit nichts anfangen, dann weiter. Dann kommt was raus am 24, was mich komplett überrascht hat. Es kommt in Risen eine neue Version. Für die Switch, für die PS4 und für die Xbox. Die bringen Risen 1 nochmal raus. Und zwar nicht die furchtbare Xbox-Version wie damals, sondern tatsächlich komplett neu. Also neu überarbeitet für die Konsole. Das hat mich sehr verwundert. Es ist Risen. Ich meine, es ist ein gutes Spiel. Verleitet Weird. Aber nur dazu, wieder alle 3 Teile zu spielen. Verleitet ihr, dass ich mir doch mal hole, ja. Und was das wieder an Zeit kostet. Oh für Gott, ein Spiel, Risen. Das ich schon 2-mal durch habe. Risen 1 kostet verdammt. Das hole ich mir auf jeden Fall für die Switch, damit ich das in 5 FPS spielen kann. Oh ja, jawoll. Kostet nur 30 Euro, passt schon. Nee, ich bin tatsächlich gespannt, wie es läuft. Also, da warte ich ab. Da würde ich mir ein paar Sachen. Ich bezweifle, dass der Switch-Port funktioniert. Ich will nur kaufen, um zu sehen, wie furchtbar es performt. Es ist halt. Piranha Bytes hat es diesmal nicht an irgendeine Indie-Firma weitergegeben, die es gemacht haben, sondern die haben es selber geportet. Ich bin gespannt. Wir werden sehen. Mal gucken. Hm. Warum nicht? Dann kommt am 26. Disgaea 7. Ich wusste nicht mal, dass 6 raus ist. Doch, doch. 6 war das mit der absolut furchtbaren, neuartigen Grafik, die es bekommen hat. Ah, das war das Ding, das so aussah wie ein Handygame. Stimmt. Da, wo wir die Demo gespielt haben und gesagt haben, boah, nee, ich kaufe mir kein Handygame für die Switch. Ja, stimmt. Da war was, ja. Ich glaub, bin ein riesen Disgaea-Fan. Ja, aber das auch nur dank mir. Ich habe die Demo gespielt. Und die Demo hat mich davon abgehalten, den 6. zu kaufen, egal wie billig es im Angebot war. Weil ich mit dieser neuen Optik nicht klargekommen, mit diesen Neon-Pastellfarben, die dir entgegenstrahlen. Ja. Aber 7 sieht wieder relativ interessant aus, also. Ist das nicht sind mehr doch ganz diese, so diese taktischen Rollenspiele, die du gefühlt dein ganzes Leben spielen kannst, ohne es komplett durchzuspielen, oder? Ja, und das, ja, das Coole ist, wenn du da in der Story versagst, sagen wir, wie es ist, du wirst versagen, mehrfach, wirst du einfach am Anfang der Geschichte zurückgeworfen mit demselben Level, deinen ganzen Fortschritt, und kannst wieder von vorne anfangen. Oder man kann es machen wie Roguelike Fire Emblem. Oder man kann es richtig taktisch spielen, man macht auch Trainingseinheiten zwischendrin, um einen Run-Through zu haben, ohne zu sterben. Das Spiel macht übrigens dieses wunderschöne: Hey, hast du Spaß mit dem Spiel? Ja, okay. Schwierigkeitsstufe mal ganz kurz so 30 Zentimeter nach oder 30 Meter nach oben. Macht's immer noch Spaß? Nein, dann trainier du Arsch. Das ist das Geile. Aber das ist so geil, weil du hast da auch Techniken, Kombis, Areas, also wirklich Area Zones, die bestimmte Schadensklassifikationen haben oder manchmal auch. Es ist von Teil zu Teil unterschiedlich. Die bringen immer wieder neue strategische Elemente rein. Darum tue ich mir gerade schwer, da zu sagen, was meine ich damit. Weil es jedes Mal anders ist. Einmal hattest du bunte Kästchen am Boden, wo du die passenden farbigen Klötze draufschieben musstest, zerstören. Dann wurden die einmal getriggert und haben eine Explosion ausgelöst. So konntest du in einem Zug Gegner Horden fertig machen, wenn du es richtig gemacht hast. Ansonsten haben sie dir, wie Stefans gesagt hat, auf die Schnauze gehauen und gesagt, wenn es dir keinen Spaß macht, dann fang von vorne an. Ja. Wer stärker, du Arsch. Dafür ist der Humor super in dem Game. Und das, der Humor. Stefan, ich sag nur, for the Sardines. Der Sardinenkrieg, oh Gott, ja. Oh, episch, episch. Super. Und jedes Mal kriegst du so eine, das ist, wie ich mir vorstelle, dass du Rollenspielkampagnen machst. Du bist ein Overlord des Bösen. Schon mal überlegt, in die Politik zu gehen? Du bist ein Overlord des Bösen. Eine Schule leiten? Ja, warum nicht? Also ich finde die Dinger auch super. Ich habe den vierten auch zu Tode gespielt, weil er halt auch sehr, sehr gut war. Das ist der erste, glaube ich, der erste, den ich gespielt habe, war der vierte. Ne, der fünfte war, stimmt. Den ich richtig gespielt habe und der war super. Da ging es halt hauptsächlich um Curry. Das war halt, also halt um dieses japanische Essen, um Curry. Das war halt fantastisch bescheuert. Aber wie weit hast du? Die Dinger sind halt echt bockschwer. Hast du auch die ganzen Special Attacks schon gesehen? Weil die machen dann den Spielspaß, die treiben es nochmal richtig an die Decke. Am besten sind die Prinnies, das sind so kleine blaue Pinguine, die du durch die Gegend schleudern kannst. Das ist herrlich, was die für Attacken drauf haben. Ja, hast du irgendwas davon gehört jemals, Jürgen? Ja, ja, ich habe mich nur nicht getraut zu spielen, weil es immer hieß, dass du bis Level, keine Ahnung, wie viel tausend spielen kannst. Aber so, Du kannst den Level bis. Ich glaube, das Endlevel ist 9999. Das ist das Endlevel. Ja, das ist mein Punkt. Und wenn ich das habe, habe ich dann doch gedacht, bei aller Liebe fürs Grinding und so, das ist mir dann doch so 3.000-4.000 Level zu viel. Aber Jürgen, wenn dich das noch nicht richtig triggert, es gibt neben den Hauptstories auch noch genug Möglichkeiten, dich in Dungeons, anderen Welten, anderen Zeitdimensionen zu bewegen, Gegenstände zu sammeln, in Sondermissionen oder Parcours abzulegen mit bestimmten Konfigurationen. Nur naja, Gott sei Dank kommt dieses Jahr keine anderen Spiele raus, die mich interessieren. Das ist ja. Nein, überhaupt nicht. Alles super. Wunderbar. Ich finde tatsächlich schade, dass diese strategischen Dinge schon wieder so geballt kommen. Ich muss echt lernen, zweihändig zu spielen. Stimmt, du hast nicht mal eine Woche Zeit, mein Freund. Ich weiß. Übel. Gut, und am Ende des Jahres sitze ich dran, ich habe beide nur zwei Top-Titel. Ja, ja. Ich sehe schon kommen, am Ende sagst du dann, ja, ich habe wieder alle Strategiespiele von 3 Tagen durchgesucht. So schwer war sie gar nicht. Also bei Disgaea, das wäre das erste Mal, dass ich das sage. Also die sind wirklich knüppelschwer. Vor allem, der Schwierigkeitsgrad steigt einfach kontinuierlich im Spiel. Die hören nicht auf. Die hören einfach nicht auf zu steigen. Die denken sich, der wird schon trainieren und wenn nicht, fängt er von vorne an. So stelle ich mir mal vor, muss Dark Souls sein für die Leute, so belohnend. Wenn du 50 Mal gestorben bist und dir dann denkst, ja, jetzt habe ich es geschafft. Geil. Ja, schon so ein. Schon geht in die richtige Richtung. Ja, geht schon in die Richtung. Das nächste, was da rauskommt, ist das Remake von Story of Seasons, A Wonderful Life. Das ist, glaube ich, Harvest Moon Remake. Ja, genau. Das ist das Remake davon. Das war das Harvest Moon, wo du tatsächlich mal wirklich alt geworden bist und dein Kind auch älter geworden ist. Ja. Ah, okay. Cool. Wo du aber, glaube ich, auch wieder nur einen Kerl spielen konntest. Ja, aber ich glaube, im neuen Teil kannst du auch ein Mädchen spielen. Genau, das haben sie eingefügt. Aber ich meine, gehört zu haben, sie wollten, da haben sie, glaube ich, sogar diese Monate angepasst, wie lange du brauchst, bis du älter wirst. Das kann sein. Ich habe jetzt nicht alles davon nachgeschlagen, weil ich erstmal nicht vorhabe, es zu spielen, weil Story of Seasons oder Harvest Moon ist halt ein Commitment. Bei aller Liebe fürs. Aber es ist halt, an sich habe ich Bock, weil damals auf dem GameCube habe ich nur so das erste Jahr oder so gespielt. Und es war schon nice, es hat schon Spaß gemacht. Und ich mochte die Charaktere, soweit ich mich noch erinnern kann. Aber das ist ja eigentlich immer bei Harvest Moon so gewesen. Ja, ich werde dasselbe mit dem Ding machen wie mit jedem Harvest Moon. Ich kauf's, ich spiel's, bis ich verheiratet bin und dann kommt eh das nächste Spiel. kommt offiziell für die Switch. Ich schätze mal, das wird ein 1:1-Port von GameCube und das wird genauso hässlich sein wie damals. Ja, das wird nicht viel anders aussehen. Also so von dem, was ich gesehen habe, sah es nicht anders aus. Ich glaube auch nicht, nein. Dann als nächstes, was mir halt auffällt, das nächste ist das 27. und zwar Dead Space Remake. Habt ihr Dead Space gespielt? Einen der Teile, wenn ich den ersten, ja. Den ersten, gut. Ihr braucht das Remake nicht. Es ist schön, dass es das gibt, yay, aber es ist irgendwie genauso wie das Last of Us 1 Remake. Hübsch anzusehen, aber man braucht es nicht, weil das Original immer noch gut ausschaut. So ist es auch und auch immer noch funktioniert. Und immer noch funktioniert, das ist auch mit Dead Space, finde ich. Nett, dass es machen, ja. Unbedingt musste es sein, nee. Also ich glaube, EA ist immer noch EA, das ist die eine Sache. Obwohl sie sich echt langsam festigen. Also, was zum Geier? Was zumindest. Ja, jetzt hast du es laut gesagt. Danke, Stefan. Jetzt ging es wieder richtig los. Meine Gott, verdammt! Güte. Nein, ich bin. Lob ich bin, sie nicht, sonst ruhen sie sich wieder aus. Stimmt. Ihr dürft doch nicht aus. Ihr habt mein Geld schon. Was soll ich dagegen tun? Nee, also bei Dead Space, schön, dass es das gibt. Brauche ich nicht unbedingt, aber yay. Wenn ihr mir noch Teil 2 und einen vernünftigen Teil 3 macht, habe ich nichts dagegen. Ansonsten, wenn es nur der eine Teil sein soll, von mir aus gerne. Dead Space ist ein gutes Game. Ich kann euch empfehlen, spielt die alten Teile durch, die sind großartig. Teil 1 und Teil 2. Teil 3 eher nicht. Was dann noch rauskommt, dann auch für die anderen Konsolen, ist der Powerwash Simulator. Dein geliebter Powerwash Simulator, oh yeah. Am 30. Who gives a flying da fuck? Freut ihr euch drauf? Nee, absolut, ich kann schon gar nicht mehr schlafen, ich sehe schon die Tage. Ich kann ich überhaupt nicht aufhören. Ich sehe nur, was in der Liste da ganz rechts hinten drin steht. Ja, Square Enix Collective, ich weiß. Oh. ist nur der Publisher, die geben nur Geld. Was denn? Es kommt doch auch für die Switch. Das heißt, du kannst beim Schlafen gehen sogar alles sauber machen. Ist doch hervorragend. Ja, genau. In 3 FPS, wow. Genauso läuft es nämlich auf der Xbox. Das nächste, was mich aber tatsächlich interessiert, ist Age of Empires 2 Definitive Edition für die Xbox. Da ich keine Xbox habe. Ich bin großer Fan von Age of Empires 2. Ich bin gespannt, wie sie es umsetzen. Ich weiß, es kommt in den Game Pass, weil da werde ich es austesten. Ich bin gespannt, wie sie die Steuerung umsetzen und ob es dasselbe Feeling hat wie damals auf der PlayStation 2, Age of Empires 2 zu spielen. Sie dürfen halt die Musik nicht groß verändern. Die Musik war so zen-mäßig. Die haben sie remastered. Die klingt so geil remastered, Alter. Klingt oh, so ich bin gut. Dann muss ich mir zumindest den Soundtrack in meine Playlist packen. Weil der war fantastisch. Es gibt Gerüchte darüber, dass ich vielleicht an einem neuen Soundtrack-Podcast arbeite, aber es sind nur Gerüchte. Also Bestätigung, wir kriegen im Februar einen neuen Podcast. Ja, ich sage von hier aus schon, ja, ihr bekommt einen neuen Musikpodcast. Kiha! Und da ist es online auch dabei. Das nächste, am selben Tag kommt SpongeBob. Ja, ich habe das. Yay. Wie hieß das letzte, was sie dann nochmal, was sie dann auch im PS Plus gepackt hatten? War das nicht irgendwas mit Bikini Bottom? Bikini Bottom, das habe ich ausprobiert für ca. 20 Minuten gesagt, was ist das für ein Scheiß? Ich habe es auf einer Gamescom mal ausprobiert und wollte es dann nicht mehr. Ich bin nicht die Zielgruppe dafür, absolut nicht, null. Oh, ich habe den Trailer von Cosmic Shake gesehen. Ich werde es mir auf jeden Fall anschauen. Ich hol's mir nicht zum Release, aber ich werde es mir irgendwann holen, weil von den ersten 3-4 Staffeln bin ich immer noch ein Riesenfan, muss ich gestehen. Weil SpongeBob, keine Ahnung, ich liebe SpongeBob. Ich bin damit auch, wir sind damit alle groß geworden, also relativ groß geworden eigentlich. Aber für mich war das halt irgendwann so, irgendwann ging mir einfach nur noch auf den Sack. Und ja, weil die späteren Staffeln immer schlimmer geworden sind, weil nach dem Film haben die Writer gewechselt, das hast du fürchterlich gemerkt. Ist nicht der Erfinder gestorben sogar? Nein, aber die Writer an sich sind halt gegangen. Ja. Nee, der Erfinder, der spricht doch, glaube ich, einen der Charaktere. Ich glaube, der spricht sogar SpongeBob. Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall ist halt nicht meins, also absolut nicht meins. Ist ja auch in Ordnung, aber ich freue mich drauf. Kein Problem. Für jeden, der sich darauf freut, ich gönn's euch. Habt Spaß damit, kein Stress, Premier ist nix. Das nächste, was dann noch auffällt, ist, dann gehen wir endlich in den Februar über. Deliver Us Mars ist, ich glaube, die Fortsetzung von Deliver Us the Moon. Ist von dem, was ich gesehen habe, vom Trailer, ich habe mir nur einen Trailer angesehen, sieht aus wie ein schönes Action-Adventure, wo du halt auf dem Mars strandest und dann halt Sachen wieder aufbauen musst. Sieht ganz nett aus, kann man immer noch vorbestellen auf der PS5 zum Beispiel. Sieht ganz nett aus. Ich beobachte es erst noch, um zu schauen, ob es was wird. So, ansonsten hat es mich eigentlich schon interessiert. Nicht übel. Fällt euch noch was auf bisher? Was ihr noch besprechen wollt? Oder wollen wir direkt zum 10. übergehen? Zum 10. Ich dachte, ich hatte hier erst Bubble Bobble gelesen, aber es ist nicht Bubble Bobble, also dann nicht. Ja, es ist Puzzle Bobble. Ja. Ja. Aber also 10. Hogwarts Legacy. Oh yeah. Oh ja. Hogwarts Legacy. Oh yeah. Das Einzige, was mich stört, ist, dass da diese angebliche Konsole, die es gibt, da drauf steht. Und nicht die ich habe. Die PS4-Version kommt später, ja. Bevor wir über Hogwarts Legacy reden, möchte ich ganz kurz was sagen. Ganz kurz. Nur weil ihr euch auf ein Spiel freut und es euch auch kaufen werdet und auch Spaß damit haben werdet, heißt das nicht, dass ihr dieselbe Denkweise wie der Erfinder dieser Welt habt. Fuck it, habt einfach Spaß mit dem Game. Ende. Fertig. Mehr will ich darüber nicht wissen, mehr will ich darüber nicht sagen. Ich freue mich auf Hogwarts Legacy. Ich kann es kaum erwarten, endlich als Hufflepuff durch die Gegend zu rennen. Ich bin im Herzen schon immer ein Hufflepuff gewesen. Wieso ein Hufflepuff? Ein Ravenclaw? Ich bin eine faule Sau. Ich bin ein Hufflepuff. Rum. Im Prinzip bin ich ein NPC. Hufflepuff sind die sympathischen Idioten, da sehe ich mich. Ja, ich auch komplett. Der letzte Test, ja, den ich gemacht habe. Du als Strategie-Nerd, dass du bei Ravenclaw bist, ist mir schon klar. Also von denen, was ich gesehen habe, ich habe nicht alle Trailer gesehen, von den ein, zwei Trailern, die ich gesehen habe, ich habe tierisch Bock drauf, ohne Witz. Ich habe halt einfach Angst, dass es an seiner Erwartungshaltung scheitert, weil es verspricht so viel. Das ist auch meine Angst. Es ist halt einfach zu schön, um wahr zu sein eigentlich, aber ich muss mir trotzdem. Ich werde es mir trotzdem machen, es ist vorbestellte Luxe Edition. Fuck you, I get it, mega. Ich muss sagen, ich habe tatsächlich die Angst, dass bis die PS4-Variante rauskommt, ich schon so viel Negatives dazu gehört habe, dass ich es mir dann nicht mehr holen werde. Weil die aus irgendeinem Grund ja einfach später kommt. Weil sie dasselbe vermeiden wollen wie Cyberpunk vielleicht? Ja, dann hol dir halt eine PS5, Markus. Wo soll ich die bis zum 10. Februar herbekommen? Wenn die Wartelisten bis März gehen. Warte mal, bis der Podcast vorbei ist, da reden wir nochmal drüber. Nein, ich meine das ernst. Okay. Als nächstes, was mir dann auffällt, ist, es klingt jetzt komisch, aber Terra Rhythm Final Ballline. Das ist ein Remake von dem 3DS-Game. Das ist dieses Rhythm Square Enix Final Fantasy Game. Dieses Musikding. Ja, für die Switch und für die PS4 kommt das raus. Dieses Rhythm Game. Das ist das, was mir so gerade noch auffällt. Gott, ein Spiel, das keiner als irgendwie einen Port braucht. Ja, weil es war auch irgendwie meh, soweit ich weiß. Vor allem, ich weiß nicht, wie du das porten willst, wenn das die DS-Variante ist. Die 3DS-Variante und iOS, das war ganz so auch fürs iOS. Ja, ja, ich habe keine Ahnung. Mit dem ganzen Touch-Zeug, wie willst du das? Okay, ja, sie werden es schon irgendwie machen. Gut, als nächstes hätten wir am 17. Februar dann angeblich die Siedler New Allies. Glaubt ihr das wirklich? Vergessen. Das kannst du so vergessen, dass das ja scheiße ist. Also sie werden vielleicht ein Spiel da rausbringen. Sie werden vielleicht auch Siedler da draufschreiben. Aber also, ich würde bezweifeln, dass da wirklich Strategy stimmt. Meine riesengroße Befürchtung ist erstens, dass es scheiße wird. Zweitens, die machen gleichzeitig eine Konsolenversion davon, was mir noch mehr Angst macht. Ich habe keine Ahnung, ich weiß nicht, was ich von dem Spiel halten soll. Von dem, was ich gesehen habe, sieht es einfach scheiße aus. Von dem, was ich gesehen habe, fühlt es sich nicht an wie ein Siedler. Tut mir leid. Das, was ich davon gesehen und gehört habe, selbst nachdem sie es ja verschoben hatten, ist es immer noch zu gestreamlined für das, dass es ein Siedler ist. Stimmt, ja. Dann als nächstes würde ich, kommt... Achso, Jürgen, was sagst du zu Siedler? Nie gespielt. Nie gespielt, okay, gut. Als nächstes kommt Tales of Symphonia Remastered. Das ist wieder eins, so nach dem Motto, Markus und ich machen einen Podcast drüber. Und die Leute machen einfach einen Remake. Ey, wir sind jetzt am 17. Februar und ich krieg's weinen, weil die Spiele alle so lang dauern. Ich brauche eine dritte Hand zum Spielen. Ja, also dieses Jahr ist wirklich schrecklich. Das ist so, wir sind im Februar, wir haben irgendwie schon 10 Spiele, die wir spielen wollen. Und vor allem, es brutal. Sind alles keine kurzen. Es Nein. sind 100 plus Stunden Spiele. Es ist Katastrophe einfach nur, übel. Tetris Symphonia, ich hab's nie gespielt, also nie richtig gespielt, ich hab's für die PS3. Ich weiß, Marco sagt immer, es ist sehr, sehr gut. Ja, spiel's. Daher kommt der Name Lloyd, der übrigens richtig, hat. Richtig. Ist doch das beste Tales of Symphonia, das ja, es gibt. Ja, echt? Oh Gott, okay. Was denkst du, warum ich da meinen Nickname immer rausziehe? Es gibt kein besseres Tales of. Alle Charaktere, die ich in Rollenspielen benenne, sind ein Lloyd. Aber man muss aber auch dazu sagen, dass, was Markus gerade gesagt hat, es ist aber auch, glaube ich, das längste Tales of. Ich habe es damals auf dem GameCube gespielt, ich habe das Gefühl, dass das Spiel hat kein Ende. Das kam, glaube ich, auf 3 CDs und ich habe gefühlt ein halbes Jahr gespielt und war dann erst auf der dritten CD. Es war krass. Du spielst und spielst und spielst und irgendwann hast du es durch und dann guckst du auf die Zeit, die du gespielt hast und denkst dir, habe ich wirklich nur ein Spiel gespielt? Ja. Da ist meine Xenoblade 2, also Xenoblade Chronicles 2 Ausrutscher, ja noch harmlos dagegen. Du kannst mich gern korrigieren, wenn ich falsch liege, aber es geht schon um die 150 Stunden, wenn du es auch nur normal spielst. Aufwärts. Ja. Also weil du brauchst ja allein, keine Ahnung, 80, 90 Stunden, bis du überhaupt da deine Gleiter bekommst. Ja, das ist irre. Also du brauchst 150 Stunden ungefähr für die Story, wenn du aber dich nur auf die Story konzentrierst. Ja. Yeah. Und dann musst du auch Hardcore grinden, weil wenn du nicht irgendwie nebenher mal schweifst und dich umguckst, fehlt dir einfach das Level. Das Spiel ist ja auch darauf ausgelegt, dass du hast diesen einen in dem Berg diesen einen schwarzen Drachen gehabt, der so ein Content-Blocker war. Das war der richtige Loop-Filter. Heilige Scheiße. Also wer den überstanden hat, ist definitiv ein JRPG-Spieler. Wenn man auf V Wer den überlebt hat, dann hast du aber auch den Rest des Spiels gerockt. Ja. Wenn man auf How Long to Beat geht, bei Tales of Symphonia, da steht drauf, wenn du dich auf den Main-Focus konzentrierst, nur auf das Main-Game, 47,5 Stunden, wenn du es komplettierst, ca. 200. Ja, und 47 Stunden ist jetzt wahrscheinlich ausgelegt auf Speedrunner. Ja, weil das schaffst du niemals. Also, 47 Stunden, wenn ich allein an diesen blöden Drachen denke. Ich meine, 47 Stunden, das heißt, du hast die ganze Zeit nur die Textboxen weggeklickt und gar nicht die Story beachtet, ganz ehrlich. Richtig. Wenn die ganzen Skits dir die ganze Zeit noch anschaust, ja, also. Der Speedrun für Tales of Symphonia liegt bei der Weltrekord beim normalen Game 7 Stunden, 1 Minute. Ja, ist dann aber nicht glitchlos, oder? Doch, kann ja gar nicht sein. Wie soll das denn funktionieren? Wie soll das glitchlos in 7 Stunden funktionieren? Ich habe keine Ahnung, aber es gibt... Ja, da brauchen wir doch nicht so lange, Markus. Schau, dann können wir es ganz schnell in unserer Liste streichen. Dann kaufen wir es uns und unser Ziel ist es, in 47 Stunden durch zu sein. Wir kennen es ja schon. Carla kennt es nicht, ich muss das ruhig durchspielen. Okay. Gut. Ja, also 50 Stunden. Ja. Weil du kriegst dann 3 Stunden für die Textboxen. Nein. Dann kommt aber am selben Tag ein Monster Hunter-Klon mit Namen Wild Hearts, auf den ich sehr gespannt bin. Ich auch. Auf den ich sehr gespannt bin, weil ich habe keine Ahnung, was ich davon erwarten soll. Ich habe nur einen Trailer gesehen, große Monster-Typen, die Leute, die hier kaputt hauen und Waffen draus basteln. Ich so, ich fange an zu sabbern. Und dann steht da Electronic Arts und dann denkst du, nee. Und ich so, aber. Egal. Ich will es trotzdem ausprobieren. Ich habe keine Ahnung, warum. Aber der Entwickler ist Omega Force, der sagt mir was. Bitte helf mir. Omega Force? Moment. Aber die machen doch zum ersten Mal, glaube ich, so ein... Die sind doch eigentlich bekannt für was anderes. Die sind bekannt für die Warriors-Games. Hyrule Warriors, Fire Emblem Warriors und so weiter. Ja, genau. Und das ist der zweite Grund, warum ich es unbedingt spielen will. Wie die solche Spiele verbrechen, dann sowas entstehen lassen können. Ja, ich bin einfach mal gespannt. Ich bin auch gespannt. Holen tue ich es mir sowieso. Ja, wir werden es beide holen und werden spielen wie bescheuert. Ich kenne mich doch. Ja, als nächstes dann am 21. Atomic Heart, sagte mir am Anfang auch nichts. Dann habe ich mir einen Trailer angesehen und dachte mir, neues Bioshock. Ach, das war das. Das sieht original, das hat so Bioshock-Vibes, dieses Game. Ja, das ist doch auch von dem ehemaligen Bioshock-Entwickler, oder nicht? Ich glaube, ja. Ich liebe den Entwicklernamen Mundfisch, finde ich super. Und von Focus Entertainment. Ich bin für dich gespannt, ist aber das Problem, dass am selben Tag ein Spiel kommt, was sich komplett vereinnahmen wird. Ja, ja, Und zwar Like a Dragon Ishin. Das ist da. Jungs, wenn das rauskommt, ihr seht mich eine Weile nicht mehr. Leute, wie soll ich das schaffen? Ich weiß es doch auch nicht. Tales of Symphonia am 17. Und dann kommt Like a Dragon am 21. Du weißt doch, das kannst du in Tales of Symphonia in 7 Stunden durchspielen. Ist doch kein Stress. Vor allem jetzt, wenn ich es lese, habe ich schon wieder Bock, eigentlich den Teil davor einzulegen und endlich die letzten 2 Trophäen zu machen, die mir fehlen. Like a Dragon Ishin ist was komplett anderes. Da war ich jetzt schon mal vor. Like ist a Dragon Ishin. Yakuza in alten Japan, oder nicht? Richtig. Es ist im Prinzip, du könntest es so sehen, die Figuren aus dem Yakuza-Universum, ne, haben einen Film gedreht, in diese andere Figuren spielen, aber dieselben Figuren sind, sozusagen. Es ist immer noch ein Yakuza in seinem Herzen. Es ist immer noch ein Yakuza. Es ist zwar kein Yakuza wie jetzt das neue mit dem Rundenstrategie, sondern immer noch mit Action, weil das tatsächlich ein Remake ist von einem PlayStation 3 Game, was bei uns nie erschienen ist. Egal, Yakuza, sofern es den gleichen Storytelling-Humor hat wie die anderen Yakuzas, die du mir immer wärmstens empfohlen hast. Oh Gott, egal, ich spiele Yakuza, Freunde, ich liebe die Games. Oder halt jetzt, jetzt heißen sie halt Like a Dragon. Also man weiß, wie ich wieder Yakuza habe, wie ich dazu gekommen bin. Das Ding ist halt einfach nur, ah, ich freue mich so drauf, das ist so schon, das steht schon längst auf meiner Amazon-Vorbestellliste, das wird hier Tag 1 wird das hier reinkommen und ich weiß ja genau, dafür brauche ich Urlaub, Freunde, weil da das ziehe ich durch, das wird passieren, okay, ich fang's an, 3 Tage später, bin durch! Ja, und es ändert nichts daran, dass ich trotzdem dann Bock habe, die letzten 2 Trophäen vom anderen zu machen. Weil wenn ich nur mal genug von dem Action-Ding habe, brauche ich ja wieder diese rundenbasierten Kämpfe. Bei Yakuza ist immer das Problem, da haben die Leute auch immer Angst, oh, ich weiß nicht, wo ich anfangen soll, oh, und so weiter. Wenn man Yakuza sich tatsächlich mal rantrauen möchte, kann ich euch empfehlen, spielt Zero und das Remake vom ersten. Dann bist du so in den Hauptding drin. Wenn du was komplett Neues haben willst, spiel Like a Dragon. Also Yakuza Like a Dragon, das ist was komplett Neues. So wird auch die Ausrichtung gehen. Das ist so ein Runden, also halt JRPG im Yakuza-Universum. Es ist fantastisch. Damit habe ich auch Markus rangezogen. Oh ja, und seitdem suchte ich diese Teile, wenn ich mal Zeit habe. Weil der Humor da drin ist. Ihr habt noch nie so kranke Nebenquests erlebt, die so Spaß machen. Herrlich. Oh Gott, ich erinnere mich nur an die erste Nebenquest, die ich gemacht habe. Da warst du sogar da, Stefan, ich habe dich angeguckt. Und du hast in meinem Gesicht gesehen, passiert das gerade wirklich? Wow! Und die ziehen das durch. Welche war das nochmal? Das war die mit den Babybossen. Da, wo diese Gangster-Bosse in diesem Baby-Café sind, sich wie Babys aufführen und dann kriegst du die noch als Summoning. Boah. Ultra. Es ist komplett bescheuert. Die wie Story oft im Allgemeinen. Ich diese Typen beschworen habe, nur weil sie. Ja. Die Story ist allgemein ist immer super. Die Charaktere sind fantastisch geschrieben. Die japanischen Sprecher sind der Wahnsinn. Aber. Auch die neuen englischen Sprecher, die jetzt seit Judgment jetzt dabei sind, sind fantastisch. Kann ich jedem empfehlen. Hol euch die, also die gibt's erst seit Judgment, die neuen Sprecher. Das heißt, sofort sind die Spiele auf Japanisch mit englischen Untertiteln, aber in den neuesten sind sie auch auf Deutsch übersetzt. Und jeder seit Rollenspiel-Fan 8, seit Judgment. Sollte Like a Dragon gespielt haben. Großartig, fantastisch, kann ich nur jedem empfehlen. Hast du irgendwann eins gespielt, Jürgen? Irgendwas von den Yakuza? Nein, immer noch nicht. Ja, ich hab den Like a Dragon schon ewig bei mir im Regal stehen, aber noch nicht angefangen. Ist ein guter Marketing-Simulator. Ja, Stefan, ich hab's auch geschafft, in Yakuza ein Marketing, also ein Wirtschaftsspiel draus zu machen. Ich weiß. Ich hab meine Firma sofort. Ich weiß nicht, ob bald nicht einfach Like a Dragon Ishin mein erster wird. Mal gucken. Kannst du machen, ja, auch kein Problem. Das ist auch völlig losgelöst von der eigentlichen Hauptserie, das Ding. Überrascht mich jetzt nicht unbedingt. Dann am 22. hätten wir AT Sizer 3. Die Frau mit den dicksten Oberschenkeln, die Kokosnüsse knacken kann. Interessant, dass es von dem Atelier-Teil, das ist der erste, von dem es den dritten Teil gibt. Ja. Weil Riser so dermaßen beliebt ist. Die Figur und die beiden Games. Ich habe nur den ersten angespielt. Ich weiß nicht, hast du den ersten mittlerweile weitergespielt? Ich habe ihn weitergespielt, aber tatsächlich. Ich scheitere dort an der Erwartungshaltung. Ich bin so hyped auf Riser gewesen, weil alle es in den Himmel gelobt haben. Und jetzt sitze ich dran und auch wenn mich dafür die Leute hassen werden, Nee. Und ich könnte auch Totori spielen. Ja, das ist halt, bei dem Game ist halt das Problem, es ist halt immer noch ein Atelier und es ist ein, also viele Leute waren es halt das erste Atelier. Deswegen haben sie es vermutlich so hoch gelobt. Wie gesagt, es ist von Gast. Gast macht die großartigen Atelier-Games, die machen so geile Soundtracks. So fantastische Soundtracks, das ist der Wahnsinn. Auch die Story ist richtig, richtig gut von Riser, aber ich scheitere, wie gesagt, an dieser Erwartungshaltung, mit der ich reingegangen bin. Ich habe viel zu viel erwartet. Ja, hast du eins davon, hast du ein Atelier-Game jemals angespielt, Jürgen? Nee, leider nicht. Ich wollte immer, aber bin irgendwie nie dazu gekommen. Ich weiß auch nicht, warum. Ja, okay, gut. Am selben Tag kommt Digimon World am 22. Februar. Das ist ein Remake. Das gab es schon auf der PlayStation. Das ist ein Remake sogar von der Next Order. War das nicht... Ist das das Digimon von World von PS1 gewesen, ja, der Port? Ja, richtig. Das hast du. Das hab ich. Oh Gott, ja. Das war für damalige Verhältnisse, als ich es gespielt habe, bis du da drin warst in diesem Spiel. Aber wenn du mal drin warst und Digimon mochtest, geil. Richtig, es gibt nichts Schöneres, als die Kackehaufen der Digimon wegzuräumen. Ja, da gebe ich dir recht. Aber das Schlimmste war, ich habe es am Anfang tatsächlich die ersten 30 Stunden nicht verstanden damals. Wer hat das denn damals verstanden am Anfang? Und hab mich immer geärgert, weil mein Digimon, das sich entwickelt hat, immer wieder zu diesem Kackhaufen wurde. Und ich wollte keinen Kackhaufen. Ja, die sind auch, glaube ich, nach 30 Ingame-Tagen oder so gestorben, oder nicht? Ja, richtig. Und ich habe es absichtlich sterben lassen, damit ich es mit dem neuen wieder versuchen kann. Und es ist wieder ein Kackhaufen geworden. Was am selben Tag erscheint, ist auch Horizon Call of the Mountain. Das steht nur für die PS5, da weil es für PlayStation VR 2 dran steht. Wobei ich so am Debattieren bin, ich habe Bock auf VR 2. Ich habe das erste hier für die PS4. Ich habe damals Spaß gehabt ohne Ende. Ich bin der Glückliche, ich kriege keine Motion Sickness. Das heißt, ich kann das Ding stundenlang aufhaben, das ist mir egal. Ich bin tatsächlich im Überlegen, ob ich nicht einfach sage, was fuck it, ich hole mir das Ding, fertig, Ende. Ohne Scheiß, da bin ich echt kurz davor. Horizon ja, überzeugt mich. Das VR so kostet ja mehr als eine PlayStation. Ja, der Ding kostet 600 Euro. Damn. Zusammen mit dem Spiel sind es, glaube ich, 600 Euro, ja. Ja, zusammen mit dem Game sind es 600 Euro. Das ist schon hart, aber ich hätte trotzdem Bock drauf. Dann als nächstes, was mir persönlich noch auffällt, ist noch Company of Heroes 3. Interessant, dass sie einen dritten machen, hätte ich nicht gedacht. Die ersten beiden Teile bauen nette Realtime-Strategie-Games. Aber nur semi-erfolgreich eigentlich. Der erste war semi-erfolgreich, der zweite war erfolgreicher. Der dritte war, glaube ich, sogar in der Beta-Phase, bevor er jetzt komplett released wird. Why not? Wieso nicht? Ich wollte noch Blood Bowl 3 reinwerfen, weil Blood Bowl eigentlich ziemlich cool ist. Sehr unterschätzt, wie ich finde. Das ist halt einfach Fantasy-Football und du kannst halt einfach mit deinen Ogern die Elfen kaputt treten und es ist so lustig. Ja, es ist halt, die Ogre sind die stärksten und Orks sind es, glaube ich, und dann kannst du sie halt einfach da reinschicken und du kannst einfach auf Brutalität gehen, weil wenn alle die gegnerischen Gegner halt alle Knochenbrüche haben, können die nicht mehr spielen. Oh Mann. Okay, am 21. kommt Like a Dragon Ishin. Dann muss ich das bis zum 24. durchspielen, weil da kommt nämlich fucking Octopath Traveler 2. Also Octopath Traveler 2 ist jetzt, da ist kein Grund, bis dahin das durchgespielt zu haben. Da geht es überwiegend um den Soundtrack. Die ändern sehr, sehr viel am 2. Ja, aber da ist ein Samurai-Charakter dabei, also muss ich es spielen. Richtig, erstens das und zweitens haben die geändert, dass die Leute tatsächlich miteinander reden, dass das eine gemeinsame Story ist. Das ist eine der Hauptkritiken, die sie mit Teil 1 hatten. Sie haben das ja, so, völlig zu Recht. So geändert. Ich fand das nicht so schlimm, aber sie haben das halt so geändert. Die Grafik sieht fantastisch aus. Ich liebe dieses 2-3D-Ding. Das Kämpfen ist wie immer fantastisch. Die Musik, oh Gott, allein der Trailer. Das ist ja wieder der gleiche Composer, gell? Gott sei Dank. Ja. Richtig, also ist eh schon gekauft, aber da geht es mir tatsächlich aus den genannten Kritikpunkten überwiegend erstmal um den Soundtrack. Klar. Das Soundtrack ist so gut, Alter. Oh Gott, schon allein die Trailer-Musik. Oh, mein Kuh. Es ist fantastisch, da habe ich so Bock drauf. Am 28. Destiny 2, ein weiteres Dingens. Keine Ahnung, Destiny 2 ist tot für mich. Ja, ist ja ein neuer DLC dann wahrscheinlich einfach, oder? Ja, ja, Lightfall ist ein neuer DLC. Es ist, also Destiny 2 ist für mich schon lang gestorben. Ich meine, wenn du die Inhalte aus dem Hauptspiel einfach rausschneidest, nur weil das Spiel zu alt geworden ist. Das ist halt Bullshit, aber egal. Naja, was soll man machen? Ich habe es auch nur bis Forsaken gespielt, da war es eigentlich ganz nett. Aber ich habe jetzt auch überhaupt keine Ambition, mich da irgendwie da noch lang zu grinden oder so. Ja, to be announced ist dann noch, soll aber auch im Februar kommen, ist Darkest Dungeon 2. Darkest Dungeon 1 ist schon sehr, sehr geil. Ich finde es auch sehr geil, dass sie den Sprecher nochmal drin haben im zweiten Teil. Blöderweise nur für Windows und natürlich für den beschissensten Launcher, und zwar Epic, weil die haben dafür extra gezahlt, dass es ein Jahr lang oder zwei Jahre lang auf exklusiv Epic kommt. Das heißt, in zwei Jahren kommt es dann auch auf der PlayStation, okay. Gott sei Dank. Und dann kann man es auf einer richtigen Plattform spielen. Ha, genau. Dann kommt noch Sherlock Holmes The Awakened, das ist ein Remake, das Spiel habe ich schon vor Ewigkeit mal auf PC gespielt. Das ist ein sehr, sehr nettes Sherlock Holmes Adventure, das von 2007, wenn man die Sherlock Holmes Spiele mag, kann man die auf jeden Fall ausprobieren. Dann kommen wir in den März, dass mir das erstes auffällt, ist halt... Boah, das waren erst zwei Monate, Alter, willst du mich eigentlich auf den Namen nehmen? Und wir sind jetzt im März und da geht schon wieder das nächste über 100-Stunden-Spiel los. Rune Factory März. Special. Oh, ich muss es haben, weil es ist so geil, das ist vom dritten Teil. Da kannst du dich in Monster verwandeln, allein das muss schon reichen, dass man sich das Spiel holt. Zusätzlich hast du noch ein Farming Simulation Game. Das ist ein Remake von dem 3D, JRPG-Story. Das ist ein Remake von dem DS-Teil. Oh, ja, und abhängig von dem, wie geil du dich mit deinen Leuten im Dorf verstehst, ändern sich deine Transform-Skills. Boah, es ist so geil. Ich krieg jetzt schon Bock, es zu spielen. Warum ist nicht März? Ja, am nächsten Tag kommt dann Wolong Fallen Dynasty, da habe ich Bock drauf. Das kommt für aber den Jürgen, Game Pass. Das Rune Factory 3 kannst du dir definitiv auch ausschreiben für jeden Farming-Sim-Fan. Ja, das steht bei Kalle auch auf ihrer Liste, alles gut. Ja, das braucht er gar nicht machen, der braucht nur rübergreifen Richtung Kalle, ich mach und dann weiß er, alles gut. So in etwa, ja. das nächste ist Wulong, da bin ich auch gespannt. Es ist halt so nach dem Motto, hey, du magst Dark Souls? Ja. Hier ist ein bisschen schwerer und unfairer, viel Spaß. Das ist ja von Team Ninja, ne? Die haben ja auch hier Dings, wie heißt es jetzt, Nioh gemacht. Nioh 1 war schon unfair, Nioh 2 ist noch unfairer als Nioh 1. Ich bin gespannt. Dann kann Wolong doch nur gut werden, ich weiß gar nicht, was du willst. Ich guck's mir an, es kommt für den Game Pass, da werde ich es mir mal anschauen. Weil kaufen werde ich es mir nicht. Hab ich bei den Nioh Games schon nicht gemacht, weil die haben mich gewartet, bis sie auf die PS Plus Version kommen, hab sie dann da. Wenn sie im Game Pass sind, dann kannst du es ja da auch spielen. Richtig, dann werde ich es einfach mal ausprobieren. Am 9. März kommt dann das Fatal Frame Remake, Mask of the Lunar Eclipse. Das gab's früher. War das nicht das für die. Das war das für die Wii, stimmt. Das Gute auch noch, ja, sowas. Das war halbwegs okay. Das Fatal Frame. Wer Fatal Frame nicht kennt, du rennst als japanisches Mädchen durch die Gegend und knipst mit einer Kamera Geister kaputt. Ach so, das ist Project Zero, okay. Ja, Project Zero, richtig. Project Zero. Auf Englisch heißen die Fatal Frame. Dann soll angeblich am 9. auch rauskommen Skull and Bones. Das wurde schon wieder mal verschoben. Das ist Ubisoft. Doch mittlerweile witzig, oder? Ubisoft, warum machst du nicht einfach Black Flag 2? Das ist alles, was wir wollen. Black Flag 2. Die also einzige Frage, die ich mir stelle, ist, warum sie nicht endlich zugeben, dass es eine dumme Idee war. Keine Ahnung, weil sie aus irgendeinem Grund sehr, sehr viel davon halten. Ich habe die Alpha gespielt von dem Game, ja? Ich hatte einen Code für die Alpha. Ich habe die Alpha gespielt. Das Ding ist ein Flop mit Ansage. Komplett. Warte einfach noch, bis sie es begraben und sagen, Leute, ihr habt euch jetzt zig Jahre drauf gefreut, aber nein, wir bringen es nicht mehr. Also sie haben jetzt gesagt, es kommt angeblich 2023-24. Also es kommt wieder nicht von nächstem Jahr. Wie alt ist jetzt die Engine, auf der das basiert? Ja, so, 8 oder 9 Jahre alt? Ich meine, ja, also, hier, wie heißt das Gegenstück auf der Xbox? Das Gegenstück auf der Xbox? Gerade. Ja, das Piratenspiel auf der Xbox, was eine Milliarde mal besser ist. Ah, Sea of Thieves, das ist super. Ja, genau. Sea of Thieves ist auch nicht das optisch beeindruckendste Spiel. Aber nein, aber es hat einen geilen Stil, das macht Spaß. Ja, und es funktioniert. Und es ist halt schon längst für die Leute, die sowas spielen wollen, etabliert. Du brauchst Skull & Bones in keinster Weise mehr. Null, vor allem wie sie das aufgebaut haben. Du kannst nicht auf andere Inseln gehen und zum Beispiel Schätze ausheben. Mhm. Du machst von außen, konntest du Sachen abheben oder Sachen einsammeln. Das andere, es ist pures Gegrinde, es ist stinklangweilig. Und es braucht kein Mensch. Es ist alt und es braucht kein Mensch, ganz ehrlich. Gebt uns einfach Black Flag 2 und die Sache ist erledigt. Verbindet das Ganze noch mit Rogue, was keiner gespielt hat, und wir sind happy. Aber nein. Und ich habe auch ein gutes Piratenspiel. Rogue war fantastisch. Und nein, aber es muss unbedingt ein wir ziehen euch das Geld aus der Tasche Game werden. Was anderes wird's nicht. Und das ist halt dumm. Das nächste, was mir dann einfällt, ist, was worauf ich Bock habe, ist Legend of Heroes Trails of Azur. Das ist der nächste Teil, den wir brauchen, um den dritten Teil von Trails of the Sky 3 zu verstehen. Es ist so schlimm. Katastrophe, ja. Aber darauf freue ich mich, das wird cool. Und dann am 17. März seht ihr mich eine Weile nicht mehr. Schon wieder? Weil da kommt nämlich Star Wars Jedi Survivor raus. Und da habe ich richtig Bock drauf. Ich auch. Ich hab mir gerade bei den Gratis Games nochmal Fallen Order geholt und das spiele ich dann jetzt die Tage nochmal. Es ist, oh Gott, echt. Es war so eine Überraschung, als das erste rauskam. Ich habe das so gefeiert, weil das so gut war, weil es sich mal wieder, weil es sich angefühlt hat wie ein richtig gutes altes Jedi Knight. Ja, und du hast halt richtige. Sich auf einem Rutsch gut durchgespielt. Ja. Also ich weiß nicht, du hast es mir gegeben und keine drei Tage später habe ich dann dir geschrieben, er ist durch, wann kommt das nächste? Ja, und die Lichtschwertkämpfer haben sich halt wirklich wie Lichtschwertkämpfer angefühlt. Gott, ja. Und Spoiler, Darth Vader am Schluss war endlich einfach dieses mächtige Monster, das du nicht besiegen kannst. Holy shit, das war so geil, als der da aufgetaucht ist. Weil das wäre so traurig cool gewesen, wenn du als der Padawan Cal, der gerade erst die Macht wieder für sich entdeckt hat, dann auf einmal gegen Darth Vader ankommen könntest. Und kannst du nicht. Finde ich gut. Feier ich. Ich bin ja gespannt. Bevor das Spiel rauskommt, kommt am 3. noch ein Roman dazu raus, der zwischen Teil 1 und Teil 2 spielt. Dann, wie Jürgen zu mir gesagt hat, findet man dann daraus, wenn man einen Bart hat, vermutlich. das Buch werde ich mir auf jeden Fall als Hörbuch holen und jetzt mal reinziehen. Das weiß ich jetzt schon. Ich habe tierisch Bock auf Jedi Survivor. Das ist noch eine kleine Ergänzung zu 17. Da kommt aber auch Bayonetta Origins und das könnte ganz nett sein. Also mir hat der Trailer ganz gut gefallen eigentlich. Ja, ich werde nicht warm mit dem dritten. Ich habe den dritten gerade mal angefangen. Ich werde irgendwie nicht warm damit. Wie gesagt, Jedi Survivor, ich freue mich drauf. Ja, logisch, tun wir alle. Ich hoffe, es wird gut. Das ist mein Hoffnung. Dann ein Remake zu ausgerechnet einem der schlechtesten Resident Evil kommt im März. Resident Evil 4. Ich muss sagen, ich will es mir anschauen. Ich werde es mir anschauen. Ja, das ist mein Problem, richtig. Ich will es mir anschauen und ich will mich entweder positiv überraschen lassen oder dann mit euch einen Podcast dazu machen, wo wir es richtig in der Luft zerfetzen können. Das ist eine geile Idee. Oh, wir müssen über die Resident Evil Teile reden. Das ist eine gute Idee. Ja, das wird notiert. Alles klar. Das wird halt interessant, dass du wieder derjenige bist, der den Vierer nicht gut findet. Ich liebe es. Ich hasse den vierten Teil und liebe den sechsten Teil. Da weißt du, was schief läuft. Manchmal habe ich das Gefühl, du willst einfach mit Absicht anecken. Jetzt mal ohne Scheiß. Ja, aber es ist. Ja, es ist deine Meinung, ist auch völlig in Ordnung, aber manchmal habe ich dann wirklich das Gefühl, du machst das mit Absicht. Dann, wenn man mich besser kennt, weiß man haargenau, er meint es tatsächlich ernst. Das ist das Schlimme. Ansonsten fällt mir. Oh Gott, nein, Record of a Ghast War. Wirklich? Noch ein Teil? Oder ist es der alte? Record of Agarus War. Das ist der alte Teil, ein Remake davon. Ach du Schande. Für die Nintendo Switch. Wer Record of Agarus War nicht kennt, es ist eine Art Tactical Rollenspiel-Game. Nur unglaublich schlecht. Du kannst heiraten, Kinder zeugen, die dann deiner Armee zufügen und dann deine Armee weiter ausbauen und das dann sozusagen in die Zukunft bringen, irgendwie so mit Zeitreisen und so ein Shit. Das Spiel ist unglaublich langweilig. Und jetzt hast du die guten Sachen erzählt, die es da drin gibt, und die schlechte Sache ist, es ist verdammt langweilig. Richtig. Aber ich brauche ja auch einen Kandidaten für unsere Flop-Liste am Ende des Jahres. du musst ja doch jetzt irgendwie Absicht ein schlechtes Spiel kaufen. Aber also ich kann daten! Und ich habe damals nicht alles gedatet, was möglich ist. Ich habe es Markus damals ausgeliehen, nachdem es ich sogar durchgespielt habe und gesagt habe, das Spiel ist zu leicht und zu langweilig. Und er hat dann das Ding, keine Ahnung, zwei, drei Tage später hast du durch und gesagt, ja, hier hast du recht gehabt. Es war nett, wie habe ich zu dir gesagt? Es war ein netter Dating-Simulator für Anfänger. Ja, das war auch alles irgendwie. Es war auch. Why? Als nächstes im April kommt halt dann Hogwarts Legacy für die PS4 und für die Xbox raus. Ich bin gespannt, ob es überhaupt rauskommen wird, weil vielleicht verschieben es ja noch, keine Ahnung. Grim Grimoire Once More kenne ich nicht. Sagt mir nichts. Nee, mir auch nicht. Das Mega ist Man Battle Network, das ist doch wahrscheinlich auch ein Remake von den Game Boy Advance Dingern, oder? Das ist die Collection. Das ist die Collection. Das schaue ich mir nochmal an, die waren, glaube ich, ganz gut. Ja, ich muss tatsächlich sagen, ich schaue es mir an, einfach weil ich ewig kein Mega Man mehr gespielt habe. Ja, aber das sind aber JRPGs, das sind keine klassischen Mega Man-Spiele, glaube ich. Ja, ich weiß, ja. Es ist ein Rollenspiel. Ach, deshalb geierst du drauf, ich verstehe. Es gibt ja die anderen Mega Mans und es gibt diese mit Roleplay. Ja, ich mochte auch, ich war einer der drei Menschen, die den Anime davon mochten. Mega Man Battle Network. Ich weiß, also dann kannst du es jetzt um einen noch erweitern. Ich mochte den auch. Sehr schön. Ich kann mich nicht dran erinnern. Ganz ehrlich. Der war auch eigentlich nicht gut, aber der hat irgendwie so einen gewissen Charme gehabt. Ich weiß nicht, ich mochte den. Oh, Akiba's Trip 2 sehe ich gerade. Yes! Yes! Director's Cut. Oh, es ist so ein schlechtes Game. Oh Gott, ich liebe es, wie schlecht es ist. Es ist der Wahnsinn. Es ist total fancy. Oh, es hat die beste Story aller Zeiten, ich bitte dich. Ja, es ist mega. Es geht nur um die Story in diesem Spiel. Es ist unglaublich bescheuert. Allein der ja, Antwort. Die Frauen sind Vampire Figuren. Und du musst dir die Klamotten ausziehen, damit sie besiegt werden. Ich liebe es, der Anfang ist so geil. Gib mir meine Figuren, es gibt meine Figuren, dann kannst du dabei sterben. Es ist so geil, ich liebe es. Es ist Weep the Game. Ja, total. Komplett. Also mehr Weeaboo geht gar nicht mehr, heilige Scheiße. Oh Gott, das ist so dumm, ich freue mich. Ich meine, ich hab den ersten Teil auch hier liegen, aber ich habe mich noch nicht getraut, ihn anzufangen, weil ich nicht weiß, wie ich cringen werde. Oh, ich muss sagen, ich habe den ersten angefangen und ich habe zwar nur eine Stunde gespielt, aber ich habe so gelacht. Ja, glaube ich dir, aber es ist halt dieser schmale Grat zwischen Cringe und man hat einfach eine gute Zeit. Ja, man hat eine gute Zeit mit allein dieser Idee, ich weiß nur nicht, ob es fürs Durchspielen reicht. Ich habe Markus, glaube ich, in dem zweiten Teil angesteckt. Da habe ich gesagt, schau dir das an, es ist so dämlich. Es ist so herrlich dämlich. Und da haben wir beide drüber gelacht. Allein schon der Anfang. Der Anfang ist so geil. Gib mir meine Figuren, ich will meine Figuren. Es ist mir egal, was du mit mir machst. Gib mir meine Figuren. Dann stirbst du. Und du kannst auch sterben. Weiß noch, wie ich sofort gestorben bin, weil ich meine Figuren wieder haben wollte. Ja, es ist so geil. DNF, was ist das? Das ist ein Fighting Game. Das ist, wie heißt es genau? Wie es genau ist, weiß ich nicht mehr. Ah ja, Dungeon and Fighter. Okay, gehen wir weiter. Fighting Games. Das nächste, wovon ich war vom Trailer überrascht. Das sieht nach einem dummen, spaßigen Spiel aus Dead Island 2. Ist es nicht jetzt schon wieder verschoben worden? Ich weiß nicht, ob es verschoben. Ja, aber auf April, soweit ich weiß. Also ist das jetzt der aktuelle Termin, ja? Der aktuelle Termin. Ja, der Trailer war viel besser, als es jeder es recht hatte zu sein. Ohne Scheiß. Der Trailer sah spaßig aus. Der Trailer, das Witzige an dem Game ist ja, es nimmt sich nicht ernst. Das ist die beste Variante, die sie machen konnten, im Gegensatz zu Teil 1. Es nimmt sich nicht ernst. Perfekt, wunderbar, aber der erste hat sich viel zu ernst genommen. Der erste hatte diesen berühmten Trailer mit diesem Mädchen, was aus dem aus dem Fenster geworfen oder der zurückgespult wurde. Fantastischer Trailer, Kack-Game. Absolutes Scheißspiel. Die Hauptentwickler haben sich dann gespalten und kamen dann mit Dying Light, was super war. Wobei Dying Light 2 war okay. War nicht sehr gut, war einfach nur okay. Bei Dead Island 2 bin ich tatsächlich gespannt, weil ich habe Bock auf eine sinnlose, dumme Zombie-Schlachterei. Da kriegst du mich für, da habe ich Spaß mit. Der Klassiker, Na, absolut, ja. 12. Mai, darauf freue ich mich auch. Auf den 12. Mai, The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom. Oh, fucking yeah. Oh Gott, freue ich mich auf dieses Game. Und das sage ich zu dem Zelda. Jetzt kommt die konträre Meinung dazu. Ich freue mich nicht drauf, weil ich das Vorhergehende einfach noch gar nicht gespielt habe. Ja, du fandest es doch scheiße, hast du gesagt. Sagt derjenige, der ewig an dich herangeredet hat, dass du endlich ein Zelda spielst. Ja. Und dann spiele ich ein Zelda und dann gefällt mir das. Ja, ich weiß auch nicht, das ist. Als hätte ich es mit Absicht gemacht. Nur weil es dir gefällt, kann es mir nicht. Das Zelda, was ich nicht. Dann spiele ich ausgerechnet das Zelda, was ich nicht. Nee, der erste war auf jeden Fall eins der besten Open-World-Spiele, die es gibt. Nicht das beste Zelda, definitiv nicht. Also, das ist. Von den Zeldas war es geil. Ich habe selten ein besseres Open-World-Game gespielt. Das Einzige, was da rankommt, ist halt Elden Ring natürlich. Haha, was auch sonst. ich bin halt gespannt, weil sie das ja irgendwie noch in den Himmel tragen wollen. Und ich bin mal gespannt, wie sich das ergänzt und alles. Oder es einfach nur, hier habt ihr nochmal dieselbe Spielwelt ist, weil dann, ich kann es mir nicht vorstellen, dafür haben sie zu lange dran entwickelt und Zelda gehört neben den Haupt-Mario-Teilen zu den einzigen IPs, auf die Nintendo wirklich noch ein Auge qualitätstechnisch hat. Das stimmt allerdings, ja. Also mit dem letzten Zelda war es auch so, also mich hat das so überrascht. Also von den Zeldas, die ich gespielt habe, hat mir der letzte Teil Breath of the Wild sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich habe auch andere Zelda-Teile gespielt. Ich habe den für den Game Boy damals, den habe ich durchgespielt, den fand ich super. Ich habe den für das Super Nintendo damals durchgespielt. Meinst du Link's Awakening oder die Oracle-Teile? Link's Awakening habe ich damals durchgespielt. Schönes Spiel, ja, da hast du recht. Und dann für den Super Nintendo habe ich damals auf dem Emulator das, wie hieß es? Link to the Past habe ich damals durchgespielt. Das fand ich super, das hat Spaß gemacht. Da hatte ich echt Fun mit. Und von danach habe ich halt Ewigkeit kein Zelda gespielt, weil es mich nicht gejuckt hat. Weil ich gesagt habe, für mich, erstens sahen die noch nie schön aus. Zweitens hatte ich keinen Spaß mit denen, mit den 3D-Zeldas. Und dann das letzte Zelda war einer der Gründe, warum ich mir eine Switch gekauft habe. Weil ich es bei Markus angespielt habe. Am nächsten Tag stand ich im Laden und habe mir eine Switch gekauft. Das war mit dem Game. Und ich find's von großartig. All den 3D-Zeldas, die es noch gibt, würde ich dir aber einen Tipp geben, mal Wind Waker auszuprobieren. Hab ich. Ich find's super. Ich liebe Wind Waker. Wind Waker ist das so... Wind Waker ist klasse. Könnt ihr bitte Wind Waker endlich auf die fucking Switch bringen? Ja, ich verstehe auch nicht, warum die das schon längst getan haben. Jetzt mal ohne Witz. All die Wii U-Spiele porten sie aus, aber ausgerechnet die beiden nicht. Wollt ihr mich eigentlich auf den Arm nehmen? Ja, also Wind Waker haben sie nicht portiert. Und Twilight Princess HD. Und Twilight Princess ist auch noch nicht geportiert worden. Die sind auf der... Aber Hauptsache Skyward Sword ist da. Hurra. Ja, Hauptsache das mit der beschissensten Steuerung. Das gebt ihr uns. Vielen Dank, Nintendo. Ja, egal. Skyward Sword ist das Zelda, was ich hatte damals keine Wii, also habe ich es nie gespielt. Jetzt habe ich es auf der Switch. Und das ist das einzige Switch-Game, dass ich, keine Ahnung, schon dreimal angefangen habe und irgendwie nie zu Ende gebracht habe. Ich weiß gar nicht. Markus, hast du das letzte gespielt eigentlich? Nee, stimmt, du wolltest es. Ich habe es dir, glaube ich, mal gegeben gehabt, aber du hast es nicht gespielt. Ja, richtig. Das Remake habe ich gespielt von dem Gameboy-Teil. Ja, das habe ich. Das sah so schön aus. Das war eines der besten Remakes, die ich je gespielt habe. Oh, war das schön. Es war so gut. Mann, sie haben nichts geändert. Die haben nur die Optik angepasst und fertig. Das war's. Das so muss ein Remake aussehen, meine Freunde. Es kann doch nicht so schwer sein. Square. Richtig, das war. Es heißt ja auch Remake. Etwas wieder machen. Square. Als nächstes, was mich noch interessiert, ist dann Suicide Squad Kill the Justice League. Ich von Rocksteady, die Arkham Games gemacht haben. Ich freue mich drauf. Ich habe da richtig Bock drauf. Das wird jetzt dich überraschen, Stefan. Ich freue mich auch drauf. Was? Ich freue mich auch auf Suicide Squad Kill the Justice League. Warum? Erkläre er. Weil ich irgendwie im letzten Jahr, ich war ja übersättigt von Superhelden. Ja. Und dann hast du mich irgendwie auf so einen Anti-Helden-Trip gebracht und auch mal ins DC-Verse so reingeschubst. Ja. Und ich bin jetzt da so richtig hyped auf die Schurken gewesen. Und das ist einfach, was ich gesehen habe, ein Action-Adventure mit den Superschurken. Und ich liebe die Suicide Squad. Ja, der letzte Suicide Squad-Film war aber auch so gut. Der war so geil. Mein Problem ist, was ich davor Angst habe, ist, dass es so wird wie das Marvel Avengers Game, beziehungsweise wie das letzte Batman Game, wo sie halt das Live-Ding halt am Ende wieder rausreißen. Davor habe ich ein bisschen Schiss. Aber ansonsten, von dem, was ich bis jetzt gesehen habe, sehr geil. Sehr schade, dass Kevin Conroy gestorben ist, dass es seine letzte Rolle ist. Sehr allein interessant. Deshalb muss man es ja kaufen, ja. Erstens das, zweitens sehr interessant ist es, dass er da einen bösen Batman spielt. Oh, und lass uns beten, dass sie nicht den Joker rauskramen für den Teil. Bitte, bitte nicht. Der ist chronologisch tot. Der ist dead. Selbst im letzten Teil ist er nicht vorgekommen. Ja, aber es ist wie oft sterben Charaktere in den Comics. Ich bitte dich. Ja, das schon. Kommen sie ja wieder. Auch und wenn Harley sich ihn dazu halluziniert, er wird auftauchen. Ich bin, und das will ich eigentlich gespannt. Nicht. Selbst im letzten haben sie es nicht gemacht, obwohl Harley mit drin war ich sehr überrascht. Ich bin gespannt, ich freue mich drauf. Gleichzeitig, ein bisschen Schiss habe ich davor schon. Aber trotzdem. Ja, aber ich werde es mir trotzdem deutlich später, weil ich erstmal den Rest des Monats, also der Mai ist Zelda-Monat, also da kann ich gar nichts anderes spielen. Kann ich komplett verstehen, ja. Dann als nächstes, tatsächlich für mich Street Fighter 6, es sieht interessant aus. Echt? Ja. Vor allem dieser neue Backstreet Boy Charakter, wenn ich den schon auf dem Boxart sehe, habe ich keinen Bock mir das Ding zu kaufen, Alter. Ich finde es sehr interessant, dass du deinen eigenen Charakter erstellen kannst, durch eine offene Welt rennst, Leute herausfordern kannst. Oder ja, auch wenn du in dieser Arcade-Halle unterwegs bist, ja. Ja, oder auch nicht nur Arcade-Halle, auch offene Welt. Du kannst auch random NPCs herausfordern. Du hast für den Streetfighter hast du eine Story, was mich komplett verwirrt. Also, eine Streetfighter-Story? What? Okay. Das hat ja schon in den Filmen so gut funktioniert. Ja, hervorragend, ja. Of course! Ich werde es von ganz weit weg, werde ich Jean Dujardin, werde ich einfach mal so zur Seite gucken und werde reinblinzeln. Und vielleicht, wenn es mir gefällt, komme ich ein Stück näher. Mal gucken. Ich beobachte es auf jeden Fall. Als nächstes Diablo 4. Ich habe Angst. Ich habe so Angst. Habt ihr eure Figur schon vorbestellt? Hä? Habt ihr euch die Figur schon vorbestellt ohne Spiel? Nein. Bist du bescheuert? Niemals. In welchem Leben denn? Ekelhaft. Nee, ich sammle zwar Figuren und Statuen, aber es ist so, Blizzard werfe ich so wenig Geld wie möglich in den Rachen. Richtig. Es ist halt, ich liebe Diablo, aber ich hab so Schiss vor Teil 4. Weil alles, was ich sehe von Teil 4, macht ihr falsch. Komplett. Alles, was sie gezeigt haben, ist falsch. Endlich eine Open World in Diablo, das wollte ich schon immer. Ja, ich will auch immer in meiner Hauptstadt dann irgendwelche Leute haben, die heißen, keine Ahnung, Cunt Destroyer 96, Bitches Killer 84 oder Schluckeluder 19 oder so ein Shit. Die möchte ich gern sehen, die Leute. Oder natürlich Omega High-End Pro. Ja, und dann möchte ich auch gerne wieder das Ingame-Auktionshaus haben, was sie dann auch wieder einbauen werden. Die machen werden die einen Battle Pass einbauen. Mit Sicherheit, wenn sie all die Fehler machen, die man nur machen kann. Und trotzdem sehe ich mich jetzt am Verkaufstag spielen, weil ich ein Vollidiot bin. Ja, ich doch auch. Und ich sehe mich tatsächlich diesmal, und das meine ich ernst, dieses Spiel nicht kaufen. Mir erinnere dich daran, wenn du es denn gekauft hast. Ja. Ihr könnt mich am 7. Juni daran erinnern, aber ich habe nicht vor, es mir zu kaufen. Zumindest nicht in diesem Jahr. Ja, wenn wir die erste Nacht davon durchgezockt haben, werden wir dir einfach sagen, wie scheiße es ist, und dann kaufst du es dir nur, um zu gucken, wie scheiße es ist. Richtig. Und dann spielst du es mit uns. Bam! So. Ja, genau. Ich sage dir, bis zum 7. Juni habe ich Zeit. Das nächste, was mich dann halt auch tierisch interessiert, ist halt tatsächlich Final Fantasy 16. Oh, ich habe so Hoffnung, dass es gut wird. Ich habe so Hoffnung, dass es gut wird. Es ist Yoshi P., der an dem Ding gearbeitet hat. Yoshi P. ist einer, der bei Square tatsächlich noch Bock hat, was zu tun. Was du gesehen hast bei Final Fantasy 14, der ist dafür der Hauptverantwortliche Storyschreiber unter anderem, die halt wirklich gut ist. Ja, und die haben den verdammten Kampfkoordinator von Devil May Cry, da kann nichts mehr schief gehen. Das Kampfsystem sieht geil aus, die Story sieht sehr interessant aus, auch wenn es, wie gesagt, aussieht wie halt, wie hieß es, Attack on Titan Final Fantasy Edition. I don't give a fuck, es sieht interessant aus. Und die deutsche Sprachausgabe war überraschend gut im Trailer. Deutsche Sprachausgabe, Katastrophe! Nein, ist sie nicht. Die ist gut gewesen. Nicht für mich, für meine Ohren. Dann warst du gesagt, auch mal. ich werde es mir holen. Es ist vorbestellt in der 100 Euro extra Steelbook Edition. Bevor sie ausverkauft war, habe ich es tatsächlich getan. Ich hätte mir auch die 300 Euro Version holen können mit der hässlichen Figur, aber das habe ich dann gelassen. Ich war kurz davor, echt zu sagen, was, fuck it, egal, ich muss. Ich habe es dann gelassen. Ich habe es gelassen. Ich freue mich so sehr auf dieses Game. Ich habe Hoffnungen, dass es gut wird. Einmal nur richtig krasse Hoffnung. Ich muss tatsächlich sagen, für mich wird es das Spiel, das testet, ob ich meinem Final Fantasy Fein-Dasein irgendwann abschwöre. Es ist so der letzte klägliche Versuch, der letzte Strohhalm, an den ich mich klammer. Es kann echt mal wieder gut werden von dem Setting, was man alles sieht. Wer daran arbeitet, was du bisher alles gesehen hast, wie viel Mühe sie sich gegeben haben. Aber wenn die das verbocken, nein, ja. dann wünsche ich Square das, was Final Fantasy ursprünglich mal erschaffen hat. Das wünsche ich ihnen wieder. Damit sie sich endlich besinnen sollen, wie Final Fantasy funktioniert. Das pleite gehen und dann mit dem letzten Spiel das Studio retten? Richtig. Dafür ist die Marke, glaube ich, zu stark. Und nach 16 Teilen... Sie haben uns jetzt so viele mittelmäßige bis schlechte Spiele ausgenommen, 14. Den klammere ich bitte mal aus. Ja. Aber alles andere seit den 13, neuen Generationen war mittelmäßig bis geht weiter nach unten. Die 13-Trilogie war fürchterlich. Oh ja. Der 15er, der 15er war die Boyband Edition. Ja. Ja. Also der 13. gefiel mir um einiges besser, nachdem ich 15 gespielt habe. Also, 15 oder auch ein Mann läuft mit seinen Persönlichkeiten durch die Gegend. Weil es war jedes Mal eine Persönlichkeit, die vertreten hat. Komplett bescheuert. Egal. Fuck das Game! Oder wir bauen einen Love Interest aus. Warum? Plot. Ja, ja. Es war so. Dieser Love Interest wird nur aufgebaut des Plot wegen. Es gab nur eine einzige wirklich gute Sache im Final Fantasy 15 und das war, wie das Essen ausgesehen hat. Und das Angeln. Das Angeln war cool. Das war in Red Dead Redemption 2 so viel besser. Das stimmt auch wieder, ja. Auf jeden Fall, es war grauenhaft, das war einer der schlechtesten Bösewichte aller Zeiten. Ne? Welcher Bösewicht, ich bitte dich. Ja, ja, braucht kein Mensch. Robocop, Rogue City. First-Person-Shooter Robocop. Braucht kein Mensch. Ich weiß nicht, ob das das wird. Ich erinnere mich noch an das Spiel aus den Mitte 2000er, das war fürchterlich. Braucht kein Mensch. Im Juli dann der letzte Teil der Legends of Heroes Trails Revier-Reihe, also Trails-Reihe, die wir dann brauchen, um den dritten Teil von Trails in the Sky zu bestehen. Trails of Cold Hero zu bestehen. Und dann kann ich langsam mal anfangen, die alle zu spielen. Richtig. Und dann kommt endlich Hogwarts Legacy in der 3-FPS-Variante für die Switch raus. Oh, geil. Wobei ich tatsächlich, jedes Mal, wenn ich das lese, dass das für die Switch rauskommt, kennt ihr noch, als sie damals die ganzen Lego-Games rausgebracht haben für jegliche Systeme, ja. Und die immer anders aussahen und immer anders gespielt wurden, genauso stelle ich mir Hogwarts Legacy vor. Das wird schon furchtbar. Das sieht dann aus wie das erste Harry Potter Game auf der PS1. Oh, und jetzt sagt bitte nicht, es kommt. Flipendo! Was, wenn du richtig hinhörst, klingt das wie Nintendo! Das ist super. Ich liebe es. Oh, mit PlayStation 1 Hagrid. Oh, jawohl! Herrlich. Jetzt will ich es doch für die Switch kaufen. Jetzt will ich es doch haben. Aber Stefan, beim nächsten Ding, das jetzt auf der Liste steht, sag bitte nicht, es kommt da. Doch, ist offiziell angekündigt. Nein, da steht auch TBA. Also, ich glaub's einfach nicht. Die haben es schon viel zu oft gesagt. Die haben mir viel zu oft meine Speicherstände gelöscht deswegen. Und sie lassen mich einfach nie weiterspielen als über den ersten Akt hinaus. Und Datum. Das angeblich 8 Monate, bevor das Spiel rauskommt. Vergiss es. Datum der Erstveröffentlichung, August 2023, Baldur's Gate 3. Das Spiel, wo ich mir denke, ich glaube, ich kaufe mir einen Rechner. Ich muss dieses Spiel spielen. Warte, bis es für Konsole kommt. Das wird 2 Monate erscheinen, nachdem es für Windows wirklich erschienen ist. Ich habe so Bock drauf. Es sieht so gut aus. Du kannst dich so entscheiden. Du hast so viele Entscheidungsfreiheiten. Auch wenn es aussieht wie spielerisch, ist es halt tatsächlich, Divinity Original Sin 2.5. Dennoch, es ist die Baldur's Gate Reihe. Es sieht so gut aus. Es sieht so geil aus in den Sachen von den Charakteren, die du erstellen kannst. Irgendwelche Leute, die mit Büchern um sich schmeißen als Gegenstände. Es ist herrlich geil und ich freue mich drauf. Es ist auch richtig geil zu spielen. Aber es ist streng genommen nicht einfach Divinity 3, nur halt in Dungeons & Dragons. Ja. Es ist Divinity 3. Was anderes aber ist es nicht. Nur halt an der Schwertküste. Ich habe trotzdem. Ja, richtig. Drauf. Aber es ist richtig geil. Du kannst da wirklich so viel entscheiden. Und ja, das muss ja nicht schlechtes sein, um Gottes Willen. Nur was ich nicht hören kann, mittlerweile mehr, ist, es kommt. Ich kann es einfach nicht mehr hören. Ich glaube, an diesem Datum darf ich endlich den zweiten Akt spielen. Kumpel von mir hat sich übrigens die 500 Euro teure Collector's Edition gekauft. Ja, lol. Mit der Mega-Figur, mit allem möglichen Shit drin. Er hat gesagt, fuck it, egal, er will es haben. Und er hat's getan. Das sind die sozusagen einen Release-Termin haben. Dann kommen wir noch zu der ganz kleinen Liste. Also werde ich jetzt nur die wirklich ein Quartal dran stehen haben, ist es eine kleine Liste. Ja, gehen wir weiter. Die Unbekannten habe ich mal, also überall, wo Unknown dran steht, habe ich für mich mal ausgeklammert, weil Unknown heißt, wenn du Glück hast, kommt's vielleicht. Wenn du Glück hast, kommt's vielleicht. Halbfertig raus. Von dem, was ich halt gesehen habe, können wir so trotzdem kurz durchgehen. Age of Empires 4 soll für die Konsole kommen, also für die Xbox erstmal im Jahr der vierte, das soll ziemlich scheiße gewesen sein. Er wurde in der Community, also ich verfolge die Age of Empires Community ziemlich stark, weil ich schaue mir sehr oft Matches an. Alle haben gehofft auf Age of Empires 4. Es wurden in der Community genau nicht mal einen Monat davon gespielt, aber das nicht liegen gelassen. Das Spiel war tot. Dann. Sehr gut, weiter. Der erste Teil Akiba Stripped kommt jetzt dann auch für Windows und PS4 im Director's Cut, da bin ich gespannt. Und für die Switch nicht vergessen. Und für die Switch, richtig. Worauf ich auch sehr gespannt bin, wir haben bis jetzt nur einen Teaser-Trailer gesehen, aber ich hoffe, es kommt irgendwann raus, vielleicht dieses Jahr. Wir werden sehen. Remedy Entertainment, bitte lasst dir Zeit, Alan Wake 2, weil ich bin ein großer Verfechter von Alan Wake. Liebe Alan Wake. Aber nicht dieses Jahr. Und da bin ich Befürworter lieber 24 und dann gut. Ja, ich liebe Alan Wake. Und ich möchte einfach nur, dass es gut wird, wenn es rauskommt. Mehr will ich gar nicht. Hast du Alan Wake, hat einer von euch Alan Wake gespielt? Ich weiß, Markus. Ja. Nee, ich mag's nicht. Hast du nicht? Ich find's richtig gut. Ich weiß, dass es gut ist. Ich weiß es, aber es ist so. Ich habe damals auf der 360, ich weiß nicht warum, aber ich hab's irgendwie verpasst. War, glaube ich, eins der Spiele, für die ich mir für das Spiel habe ich mir damals gekauft, eine 360. Am selben Tag habe ich mir eine 360 gekauft, Alan Wake und Red Dead Redemption. Musste sein. Ich musste die zocken, das war so gut. Was mir dann noch auffällt, Ark 2, wirklich? Braucht kein Mensch. Braucht man nicht. Vor allem mit Vin Diesel. Ja, stimmt. Oh Gott, das habe ich komplett vergessen. Das ist das Einzige, warum ich es jetzt erwähnt hätte, wenn du drüber gesprungen wärst. Einfach nur, weil ich es nicht fassen konnte, dass da Vin Diesel drin ist. Ugh. From Software macht ein neues Armored Core, was mich komplett überrascht hat. Ja, und auf einmal sind alle Armored Core-Fans, ja. Ja. Oh, geil, I'm World Schimmern-Fan von. Du bist 14, halt die Klappe. Ich meine, ich schaue es mir natürlich auch an als alter From Software sucht die, aber ich habe vorher keinen Teil gespielt, das gebe ich auch gerne zu. Die sind sehr actionlastige Mac-Fighting. Ich weiß, was das ist, aber es ist so, normalerweise ist Armored Core überhaupt nicht mein Ding, aber ich werde zumindest mal ein Auge drauf haben. Ob ich es mir kaufe, muss ich gucken, aber ich werde mal ein Auge drauf haben. Richtig, ja, kann man immer noch. Was hier anscheinend nicht drinsteht, was ich noch erwähnen möchte, was es kommt nicht dieses Jahr, aber was ich mir wünschen würde, wäre die Advance Wars Remakes. Die haben sie extrem verschoben. Ja, angeblich wegen dem Krieg. Ich habe eher so das Gefühl, dass sie lieber davon zurückgetreten sind, weil irgendwie die Leute sich doch nicht so sehr drauf gefreut haben, wie sie das gewünscht haben, glaube ich. Das ist genau wie Stalker 2. Gut, Stalker 2 haben sie verschoben wegen dem Krieg, weil es ist tatsächlich... Ja gut, aber das wurde ja auch in Russland programmiert. Das ist ja nochmal was anderes. Richtig, richtig. Ich freue mich trotzdem über Stalker 2. Ich habe da Klar. auch Bock drauf, weil ich liebe Stalker. Stalker ist eines der wohl buggigsten und furchtbarsten Games, die ich hier gespielt habe im Leben, aber es hat trotzdem aber atmosphärisch unglaublich dicht, ja. Ja, richtig, hat trotzdem mega Fun gemacht. Worauf ich mich freue, und ich weiß, dass es dieses Jahr, Ende des Jahres kommt vermutlich, Assassin's Creed Mirage. Ich bin Assassin's Mirage. Creed, ich kann nicht anders. Mirage, ich kann nicht anders. Fuck you, Ubisoft, verdammt! Ubisoft, ich danke euch, dass ihr mich damals abgehalten habt, weiter irgendwelche Assassin's Creed-Teile zu kaufen. Ich spiele sie bis heute, ich mag sie bis heute, ich versink bis heute mehrere hundert Stunden drin. Verflucht seist du, Ubisoft. Gott verdammt, und sie gehen. Nachdem sie jetzt das Spiel gesoft-rebootet haben mit Origins, Odyssey und Valhalla, gehen sie zurück zum anderen, weil Leute gesagt haben, könnt ihr bitte zurück zu Assassin's Creed gehen, weil Wikinger und Assassin macht keinen Sinn. Und sie sagt, okay, ja, stimmt. Da war was. Hättet ihr lieber irgendein Wikinger-Spiel rausgebracht, wo nicht Assassin's Creed draufgestanden ist, hätte ich es gekauft. Es war genauso wie mit Assassin's Creed 4 Black Flag. Die Story ist in den letzten 10 Minuten ist denen eingefallen. Stimmt, wir sind in Assassin's Creed. Fuck, da war was. Wir haben hier dieses fertige Piratenspiel. Wie vermarkten wir das? Wir schreiben Assassin's Creed drauf. Aber die Story geht gar nicht. Geht doch gar nicht darum. Ist mir egal. Wir verkaufen es als Assassin's Creed. Ah, Piraten, passt schon. Wir machen dann die Story in dem nächsten Teil. Den kauft dann eh keiner, weil wir gleichzeitig Unity rausbringen. Hervorragend. Mirage, ich freue mich drauf. Ich habe Bock drauf. Und was ich überhaupt keinen Bock habe, ist Avatar. Frontier of Pandora. Fuck you. Warum? Wozu? Ich habe den Film gar nicht geguckt, aber der bricht gerade alle Rekorde, habe ich gesehen. Gott, er ist so... sinnlos. Der Film ist sinnlos. Komplett sinnlos. Der Film ist von Anfang bis Ende... langweilig und sinnlos. Der Plot ist so dünn, da kannst du durchgucken. Blech. Ist das Ding scheiße. Aber gut, und dann okay. Hast du noch das seit 600 Jahren angekündigte Black Myth Wukong. Was war das nochmal? Das war auch dieses, was wie ein Souls-like aussah, was unfassbar gut aussah, aber schon vor, keine Ahnung, gefühlt 6 oder 7 Jahren angekündigt wurde. War das das mit dem hässlichen Affentönen? Ja, ja, genau das. Ja, ja, ja, okay, gut, ja, ja. Und es soll ja in Q1, Q2 angeblich kommen. Ja, das soll ja schon seit 600 Jahren soll das kommen. Das ist ja, so, ja, und das... Hier steht nicht mal, für welche Konsole das kommen soll. Ich meine, der Entwickler ist... Aber in Q1, Q2, vielleicht fürs Handy. Ja, geil. Ja, nice. Ich meine, der Entwickler ist ein chinesischer Entwickler, den kein Schwein kennt, das ist ihr erstes Game. Also, kannst du vergessen. Was ich noch interessant fand, Moment, wo war's? Ja, Blasphemous 2. Interessant. Gab's denn den ersten Teil, der auch so Dark Souls-like war? Also Souls-like-mäßig, also schön schwer. Komplett abgefuckt, was die Wüste angeht. Das war so ein 2D-Souls, ja. Ja, komplett abgefuckt, was die Wizards anging. Why not? Unfassbar gory gewesen. Ja, ja. Das große Baby, was sich genommen hat und zerbissen hat, weil ihm langweilig war. Jesus. Blue Protocol, das klingt... Ja, okay, gut, das ist wieder so ein Anime-Schrott. Free-to-play online RPG. Never mind. ansonsten... Ah ja, stimmt, Legion of Legends Story kommt ein neues Ding raus. Das ist wieder so ein Plattformer. Das King, wie heißt das? Unknown King, irgendwie so? Uncharted King? Charted King? Keine Ahnung. Das ist okay. Das ist ein schönes League of Legends Game. Das ist ein schönes Rollenspiel tatsächlich. So mit Runden Regionen kämpfen. Das ist gut gemacht. Dungeons 4 steht hier noch. Oh ja, da freue ich mich drauf. Dungeons Wenn das 4? Wirklich oh. kommt. Oh Gott. Ich hoffe, dass es zum Ende des Jahres kommt, damit ich auch ein bisschen Zeit habe. Ja, wir haben ja dieses Jahr nicht genug Spiele, das stimmt schon, ja. Nein, aber. Das ist halt so eine ganz andere Art, mal wieder so typisch nach Dungeon Keeper-Manier schön den Dungeon aufbauen und auf der Oberwelt mit einer eigentlich guten Elfe richtig bösen Scheiß anstellen. Ich bin auf richtig, Dune Spice richtig Wars. Bösen Shit. Ich bin auf Dune Spice Wars gespannt, weil das ist von ehemaligen Glückern, die Command & Conquer gemacht haben. Und zwar genau im Command & Conquer Ding, weil Dune war ja damals das erste Strategiespiel von den Leuten. Da bin ich echt gespannt. Mal gucken, wie das wird. Earthlock 2, ich bin interessiert. Das erste war ein nettes Indie-Rollenspiel. Das war ganz cool. Ich bin vorsichtig, weil Earthlock 2 war ein cooles Indie-Game. Der erste. Ist aber irgendwann zäh geworden. Wurde es ja. Iodine Chronicles, 100 Heroes, da habe ich den ersten Teil, ist ein nettes Roleplaying-Fighting-Ding, macht Spaß, ist ganz nett. Everspace 2, da war der erste furchtbar langweilig. Everywhere, keine Ahnung. Exoprimal, oh Gott, das wird so dumm. Das Spiel vom ersten Trailer an, ja, das wird ein kompletter Bullshit. Das, wo alle gesagt haben, oh geil, Dino Crisis, oh doch nicht Dino Crisis. Ja, genau, oh geil, Dino Crisis. Dino Crisis, oh. Ja, das wie viele Dinosaurier wollt ihr auf einmal bekämpfen? Ja. Ja. Das sieht nach einem Left 4 Dead mit gegen Dinosaurier aus. Oh Gott. Nee, das Spiel werde ich definitiv gar nicht erst anschauen. Nee, ich habe gerade ein Spiel. Nee, ich auch nicht. Ich habe erst ein Spiel hinter mir, wo die Gegner einfach immer noch mehr werden. Ja, das ist so ein Earth Defense Force, nur halt mit Dinosauriern. Das ist halt so, das braucht niemand. Braucht kein Mensch, nein. Das Ding macht vielleicht mal 2 Minuten Spaß und dann war die Sache auch erledigt. Ja. Die Expanse, Telltale Series, why? Telltale lebt noch? Nee, die Telltale lebt nicht mehr. Das ist jetzt Deck 9, oder Dreck 9 heißen sie. ja, die Expanse. Fallout 4 für Mensch. Die PS5 und Xbox Series, okay. Kommt, kommt ein Update raus. Kriegt man als Umsonst-Update, das weiß ich. Sollen wir dann die Büchse der Pandora aufmachen? Was? Final Fantasy VII Rebirth. Moment, bevor wir dazu kommen, Fairy Fencer F, wir kriegen ein neues Fairy Fencer. Nice! Ich möchte auch zumindest noch eins einschieben, bevor wir reinkommen, V-Farm. Einfach weil es richtig, ja, richtig nach einem richtig netten Farming Simulation Game aussieht. Ah. Oh, das sieht süß aus. Das sieht richtig niedlich aus, das möchte ich nur einschieben, bevor wir jetzt zu etwas kommen, das ich am liebsten überspringen würde. Können wir ganz kurz, kennt ihr Fairy Fencer F? Nö. Nicht? Fairy Fencer F ist ein JRPG, auch wieder mit Rundenkämpfen. Der Hauptcharakter ist ein kompletter Vollidiot. Und das Einzige, was er will, ist schlafen und essen. Super. Also klischeehafteste Anime-Story in einem Fantasy-Setting. Der Hauptprotagonist und seine Waffen, interessiert und sich die Waffen, und die für Waffen, nichts außer Essen und Schlafen. Und die Waffen, die er hat, sind seine Waifus, richtig. Kommen wir dann wohl zum besten Spiel des Jahres. Wo wir alles kaum abwarten können, ja. Wo wir alle kaum abwarten können, zum Fate Samurai Remnant. Ich weiß, dass es... Ich kann mit Fate nichts anfangen. Ich weiß, dass ihr das gerade ironisch meint. Ironisch, richtig. Ich weiß nicht, ich kann mit Fate nichts anfangen. Ich hab noch keinen einzigen Teil davon gespielt. Die sind mir auch egal. Ja, die basieren auf dieser Anime-Serie, die irgendwie nie aufhört. Richtig. Nein, wir kommen natürlich zu Final Fantasy VII Rebirth. Oder da muss ich jetzt wirklich meinen Tisch zerbeißen. Ich glaube, man kann es auch Final Fantasy Afterbirth nennen. Ich würde es Final Fantasy VII, die größte Lüge, die ihr mir je angetan habt, Square Enix nennen. Oh, ihr habt mir ein Remake versprochen. Und jetzt kommt sowas. Ich nenne es Kingdom Fantasy VII. The Dead of Final Fantasy VII. Oder wie Kingdom, man eine IP zerstört. Kingdom Fantasy VII passt perfekt, finde ich. Das ist sehr gut. Ja, oder Kingdom Fantasy Scheiße. Hearts, nennst wie du willst. Oder Kingdom wie Nomura Final Hearts. Fantasy von innen heraus zerstört. Ja. Siebter also, Anlauf, eine IP zu zerstören. Ja. Geschrieben von. Wie ihr merkt, wir lieben das Remake von Final Fantasy VII. Wir finden es eines der besten Spiele überhaupt. Es macht ja so viel Spaß. Mann! Nee, das kann ich nicht weiter sagen. Ich muss tatsächlich nur kurz einen Einschub machen. Im Vergleich zu allem, was ich jetzt zu Rebirth gehört habe, ist zumindest Final Fantasy VII Remake noch am nächsten an dem dran, was ich mir vorgestellt habe. Mal abgesehen vom letzten Spieldrittel vielleicht, ja. Abgesehen von, aber es ist noch am nächsten von dem dran, wo ich meine Hoffnung hatte. Ja, bis zum letzten Spieldrittel hast du bis auf die zwei Angriffe der Organisation, der ummantelten Mäuren-Dinger natürlich, Entschuldigung, wie komme ich auf Organisation 13, ich habe keine Ahnung, wie ich ja darauf kam. Ja, sowas aber auch. Ja, war es ja eigentlich relativ nah dran, zumindest von der Atmosphäre her an Final Fantasy VII und die Charaktere sahen cool aus, denkst du, ja, geil. Bis das Kampfsystem ist nicht so nice, aber die Atmosphäre stimmt wenigstens. Genau, also bis zum Plattformeinsturz war ich ganz d'accord. Ja. Auch wenn sie ein paar neue Elemente eingefügt haben, wie sinnlose Motorradfahrten mit neuen Gegnern, die kein Mensch braucht. Aber sie haben zumindest ein bisschen mehr Story an andere Charaktere. Ich mochte ja auch, dass sie Big Swatch und Jesse halt ein bisschen mehr aufgebaut sind. Dass du ein bisschen mehr Zeit mit denen verbringst, damit du auch wirklich halt was fühlst, wenn die Plattform runterfällt. Ja, aber war Jesse schon immer so dermaßen heiß auf Cloud? Jesus Christ. Es gab im Original, im Original war es so, es war nur angedeutet. Also man hat schon gemerkt, die hat ein bisschen Auge auf ihn geworfen, aber so hemmungslos rangeschmissen an ihn hat sie sich im Original nicht. Sie reibt sich regelmäßig. Ich sage, ist Cloud hier? Ihr müsst es so sehen. Damals hatte sie noch Anstand, weil sie ja auch wusste, dass Tifa, ne? Und da hat er einfach den Anstand über Bord geworfen und dachte sich, wer zuerst kommt, mal zuerst. Klar, nimm mich auf dein Motorrad mit, Baby. Ran. Naja, nimm mich auf dein Motorrad mit und ich meine nicht dein Motorrad. Und selbst dort konnte ich noch gewisse Logiklücken verzeihen, in der Hoffnung, dass sie zumindest den Grundplot. Ja, ich mochte auch, dass sie teilweise so Dinge wie den Schrottfriedhof oder was das war, ich hab's jetzt vergessen, dass sie dem ein bisschen mehr Bedeutung gegeben haben mit den Geistern, das fand ich eigentlich ganz cool. Ja. Dass da nicht einfach nur durchrennt, sondern dass da wenigstens ein bisschen was passiert, dass nicht einfach nur Kulisse ist. Weil sie aus irgendeinem Grund auch Elemente aus alten Spielen rausgenommen haben, die sehr viel Witz und Humor hatten, zugunsten von schnellerem Story-Vorantrieb. Ja, natürlich, ich versuche mich auch nur an Strohhalm zu halten, um halbwegs positiv zu bleiben, das ist alles. Ja, ich knick nur gerade schon wieder ein, weil du hast Schrottfriedhof gesagt. Ja, ich weiß. Schrottfriedhof, gleich kommen wir zum Kleid. Ich weiß, aber generell, dann hast du da den Kingdom Hearts Charakter, den anderen auf dem Motorrad. Ja. Der einfach nur ein Kingdom Hearts Charakter ist, sorry, was anderes ist der Typ nicht. Typ da verloren? Der hat einfach nur verloren, dass er da ist. Ja. Aber ich muss sagen, um noch beim Positiven zu bleiben, ich dachte einmal sogar, diese Abwandlungen und Änderungen sind noch so als Scherz gemeint. Als sie einmal zurückgespult haben, so eine Änderung von dem, was in der Hauptstory nicht passieren darf. Mhm. Das fand ich da sogar noch ein bisschen humorvoll, so, oh Gott, ihr ändert alles? Oh, Gott sei Dank nicht. Ja, und dann waren hier die Kuttenviecher, waren dann ja irgendwie einfach nur ein Plot-Device, damit du dich erschrecken kannst, wo Barrett dann abgestochen wird. Ich so, hä? Was ist denn jetzt los? Und dann... Du weißt ja, dass du weißt ja trotzdem, dass er nicht stirbt. Und dann so, ja, aber jetzt siehst du hast die Mäure doch gebaut. Nee, eigentlich nicht. Ja, und die Moiren, die sind ja eigentlich nur der Plot-Twist dafür, die perfekte Vorbereitung von diesen Menschen, um jetzt langsam in eine andere Richtung als positiv zu schwenken. Mhm. Und dann kommt das ganze furchtbare letzte Spieldrittel, ja. Richtig. Und das Ende von dem Spieldrittel ist dann die Parade und die Pointe des Ganzen, die sagen, Ella Badge, ihr dachtet, ich mache wirklich ein Remake? Vergesst es. Zack lebt noch, haha. Vielleicht. Cloud kann eigentlich gar nicht seine Charakterwandlung gemacht haben, aber egal. Und wir haben schon gegen Sephiroth gekämpft, haha. Und so. Und seid gespannt drauf, was wir noch alles anders erleben werden. Ja, wir schmeißen nur rein zufällig schon mal Crisis Core dazwischen, damit ihr auf keinen Fall schon mal Genesis kennengelernt habt. Zwinker, zwinker. Darf ich euch übrigens empfehlen, Crisis Core zu spielen? Es ist großartig. Sie haben nichts am Ende verändert. Es ist dasselbe Ende wie im Original. Oh, Gott sei Dank, dann kann ich wieder Tränen aufgelöst dran sitzen. Es ist ein großartiges Spiel. Das Einzige, was mich stört, ist, sie haben den Voice-Actor von Angel und von Zack getauscht. Das ist, diese beiden sind so beschissen, dass ich das Spiel auf Japanisch durchgespielt habe. Also durchspielen gerade. Ist Katastrophe. Aber ansonsten, sehr gutes Game, kann ich nur empfehlen. Shards of Rebirth weiter. Ja, der Rant zu Final Fantasy 7 muss jetzt einfach mal sein, ja. Ja, klar. Ja. Das nächste, auf was ich mich freue, ist Flintlock, das Siege of Dawn. Das sah nämlich sehr geil aus von den Kämpfen her. Mhm. Du bist so eine Frau, die durch die Gegend rennt und so Sachen beschwören kann, die andere Sachen angreifen und unter anderem, es ist ein Action-Rollen-Game und unter anderem Leute mit einer Axt niederprügeln. Da stehe ich drauf da. Da habe ich Bock drauf, das sieht cool aus. Das hatte für mich so, ich habe erst gedacht, das sei, wie hieß es? I put poison on my blade. Let's go! Also, wie hieß es? Ich weiß genau, was du meinst, aber ich komme gerade auch nicht drauf. Ja, ja, dass das von denen wäre, aber das ist es nicht, das ist ein eigenes Game. ist dann auch sehr cool, ich freue mich drauf, da hab ich Lust dazu. Und du, Markus, Front Vision 2? Was für dich? Tatsächlich nein. Das ist der erste gerade rausgekommen. Der soll auch nicht so gut sein. Das richtig, das also da tatsächlich ein bisschen abgeschreckt vom ersten Teil. Dann angeblich, ja, Grand Blue Fantasy Relink, ja, wer es glaubt, erzähle ich. Das soll angeblich so ein Action-Rollenspiel in der Welt von Grand Blue Fantasy sein. Oder auch das Spiel, was niemals erscheint, seit über 100 Jahren. Wir werden sehen. Hollow Knight Hillsong. Ich hätte noch einen Einschub davor, als alter halber Analogspieler auch. Ja. Die Videospielumsetzung für die Konsole von Gloomhaven. Ach stimmt, was ja, das ist ja dieses Brettspiel gewesen, ich erinnere mich. Das ist dieses mega fette Brettspiel, wo du vom Spielen abgehalten wirst, weil der Aufbau so fucking lang dauert. Und das in eine Videospieladaption war auf PC schon cool, aber auf dem PC hat es sich nicht richtig angefühlt. Und jetzt freue ich mich auf die Konsolenports. Okay, cool. Das war doch so ein richtig krasses Pen-and-Paper-Light, glaube ich, ne? Das ist so ein ganz krasser Dungeon-Crawler gewesen. Die Story ist jetzt nicht wirklich Pen-and-Paper-lastig, dass ich sagen würde, das ist ein Rollenspiel. Ja gut, das hast du aber bei eher um Dungeon-Crawling, oder kennst du ein Taktik. Brettspiel, was wirklich so ist, dass es wirklich so Pen-and-Paper ja. ist? Ja, da gibt es tatsächlich ein paar, aber wenig. Das Beste, was ich kenne, ist Ultra Quest. Der hat ungefähr 50 daheim stehen. du siehst unsere Brettspiele, wenn du bei uns bist, nur nicht. Ich habe auch einige hier. Also Ultra Quest ist tatsächlich das, was einem Rollenspiel am nächsten kommen würde. Aber Gloomhaven ist einfach ein netter Dungeon-Crawler mit viel Taktikelementen. Mhm. Und wenn die diese knifflige Taktik mit dem Kartendraft-System mit beibehalten, geil. Auf Konsole einfach geil, weil dann habe ich keine Aufbauzeit mehr und kann es endlich alleine spielen. Das nächste, was auch für sehr viele Leute war, ist Hollow Knight Silksong. Ich konnte mit Hollow Knight irgendwie nichts anfangen. Ich habe den ersten Teil immer noch nicht gespielt. Es wird sowas von Zeit. Find's, ich weiß nicht, ich mag, der Stil ist nett, ne? Mhm. So ein Metroidvania Souls-like Game, der Stil ist nett, aber ansonsten, ich mag die Welt nicht, ich mag die Käfer nicht, irgendwie. Ich mag diese Käfer nicht, ich weiß auch nicht wieso. Netter Stil, nicht in mein Game, sag mal so. Homeworld 3, interessant, dass wir das vom dritten Teil gemacht haben. Ich erinnere mich ja noch an Homeworld, dass ich ja damals in dem ersten Teil auf meinem uralt PC gespielt habe. Das sah cool aus. War aber auch ein sehr komplexes Strategiespiel. Das war cool. Witzig, dass sie davon einen dritten Teil machen. House Flipper 2 braucht kein Mensch, meine Fresse. Einfach nur, dass du Häuser renovierst. Yay, who gives a shit? Ansonsten. Killer Clowns from Outer Space, The Game. Nee, oder Kerbal Space Program 2 gibt's auch. Was ich auch nie bald spielen werde. Ich habe den ersten Teil auf Epic gehabt. Ich habe nur Leute gesehen, die Kerbal gespielt haben. Es ist mir zu kompliziert. Ich habe like so gesehen, like hey, Dragon Gaiden. Kennst du das? Ja. Warte, Moment. The Man Who Erased His Name. The Man Who Erased His Name, der spielt zwischen Teil 6 und Teil 7. Aha. Da geht's um Kiryu, um die den Hauptcharakter. Das ist so ein Minigame, also soll eigentlich so ein kleines Adventure sein oder halt so ein Action-Adventure. Also da sieht man halt, was passiert ist mit Kiryu zwischen Teil 6 und Teil 7. Ich freue mich drauf. Wird cool. Layers of Fear kommt nochmal raus. Okay, warum nicht? Braucht auch kein Mensch. Kona 2 finde ich sehr interessant. Kona ist ein Adventure gewesen. Sehr nettes Adventure. Es war so ein Walking Simulator, der war ganz nett. Lollipop Chainsaw Remake? Ja, what? Da wollte ich gerade drauf hinaus. Ich auch. So geil, es muss gekauft und wieder durchgespielt werden. Oh Gott, Lollipop, ja. Lollipop Chainsaw. Eins der dümmsten Hack-and-Slay-Spiele, die ich je gespielt habe. Es war aber wer hat so sich nicht das Achievement geholt, ihr unter den Rock zu gucken? Das ist mir aus Versehen passiert. Aus Versehen. Das ist jedem aus Versehen passiert. Also, ich habe das nicht für die Trophy gemacht. Ich auch nicht. Ich war genau im richtigen Alter. Ich hab so aber ich stehe dazu, dass ich sage, ich habe das Achievement genau deswegen bekommen, wofür es dann auch da ist. Ja, klar. Nicht als Perversen zu brandmarken. Ich bin Weep, richtig. Ja, ist mir egal. aber eins muss ich dazu sagen, das böse Ende ist immer noch besser als das gute Ende. Das ist so. Warum auch immer, es ist tatsächlich so. Als nächstes Lord of the Rings Return to Moria. Nie von gehört. Survival Game Free Rate, das macht mir Angst. The Lords of the Fallen. Ich hab Lords of the Fallen hier, ich hab's sogar relativ weit gespielt. Es ist nicht schlecht. Okay. Es ist nicht ganz kacke, aber es war. Es ist auf jeden Fall einer der besseren Souls-Klone, würde ich sagen, ja. Richtig, ja. Marvel Spider-Man 2, wir wissen, es kommt Ende des Jahres, dank dem Schreiber. Gott, hab ich da Bock drauf. Oh Gott, ja, hab ich da Bock drauf. Erstens, vor allem, du spielst beide, du spielst gegen Venom, ich hab so Bock drauf. Das kann nur gut werden. Ich hoffe. Dann, was ist das nächste? Master Detective Ashes. Das sieht nach dem Game aus von, warte. Ja, von den Leuten, die Danganronpa Dinger gemacht haben, glaube ich. Huh. Warte, muss ich gerade nachschauen, ob das tatsächlich die Leute sind. Ja, das sind die Danganronpa-Macher gewesen. Ja. Freue ich mich hier. Markus, Metal Slug Tactics. Oh ja. ich freue mich da drauf. Stimmt, ja, Metal Slug Tactics, das kommt ja auch noch. Mein Gott. Wo ich mir nur denke, Metal Slugs nicht, aber Tactics. Ich vergöttere Metal Slug. Ich, oh Gott, wie ich Metal Slug liebe. Ich habe damals Metal Slug, das war das Einzige, was mich damals abgehalten hat, im Italienurlaub wahnsinnig zu werden, weil es in diesem kleinen Kabuff, was es, also in diesem Reservat oder so ähnlich, was es da gab, wo wir Zelten waren, da gab es eine kleine Spielhalle, auf dem unter anderem Metal Slug zu spielen war. Und das Einzige, was mich abgehalten hat, wahnsinnig zu werden, war genau dieser Automat. Und jetzt kommt Tactics raus. Also noch ein Ticken geiler. Endlich mal mit Taktik. Nee, ich habe auch mega Bock drauf, weil ich liebe ja auch, ich meine, die haben jetzt nicht wirklich Charakter, aber ich liebe die Charaktere trotzdem von der Optik her. Ich liebe ja die ganze Cartoon-Grafik von Metal Slug. Ich liebe die ganze Ästhetik. Und wenn die das auch nur halbwegs umgesetzt kriegen und auch den total wahnsinnigen Humor davon, ach, das wird so gut. Ich finde, die Animation fand ich immer sehr, sehr interessant und sehr beeindruckend für das Game. Ja, total. Das ist halt, auch wenn du dich in Zombie dann verwandelt hast und alles, es war so abgefahren. Sag mir bitte jemand, was zur Hölle ist Minecraft Legends? Braucht man nicht, will man nicht, kommt nicht. Hervorragend, weiter. Mortal Kombat Onslaught, okay. Ein Roleplaying-Game. Ach, es ist für Handy, ich hab nichts gesagt. Wenn es ein Mortal Kombat für eine Konsole wäre. Ist fürs Handy, ich habe gar nichts gesagt. Hier, das kannst du auch rausschneiden, mir egal. Natürlich werde ich das nicht tun. Payday 3. Payday hat einen so geilen Soundtrack. Es hat so einen guten Soundtrack, das Spiel ist halt kacke. Ja, ich glaube aber nicht, dass es kommt. Kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube auch nicht. Pikmin 4, I don't give a crap. Das Pikmin. Wow. Pikmin hat mich noch nie interessiert. Ich würde nur tatsächlich noch einen Schub für My Time at Sandrock machen. Weil die ist. Ach, das ist ja, der Nachfolger von My Time, at Portia. Da habe ich mein Problem mit My Time at Portia, weil die Figuren nicht so abgrundtief hässlich finde. Weil die so ekelhaft große Köpfe haben. Für Sandrock haben sie zumindest viel an der Kritik aus Porsche aufgenommen, bis auf Character Design. Sehr gut. Und verbessert. Und da bin ich gespannt drauf, es zu sehen, ob es wirklich langanhaltenden Spaß bietet. Oder wie Porsche die ersten 10 Stunden und dann wird es nur noch repetitiv das Gleiche. Habt ihr Pikmin gespielt jemals? Ich habe einen Kumpel damals zugesehen, als es für ein GameCube rauskam, fand es eigentlich immer cool, aber selber gespielt habe ich es noch nicht. Ich habe es ausprobiert damals, ich fand es scheiße langweilig. Ich fand es einfach nicht gut. Dann. Ich glaube, das wird auch erst besser, wenn man so wirklich so, keine Ahnung, 4-5 Stunden drin ist, wenn man so seine Pikmin richtig gezüchtet hat und so richtig seine Strategien dann aufgebaut hat. Weil an sich ist es ja wirklich ein Strategiespiel. Du musst halt wirklich mit deinen Pikmin haushalten und die Situation immer richtig einschätzen, damit nicht all deine Pikmin verlierst und deinen Fortschritt nicht verlierst. Könnte sein, ja, aber wie gesagt. Ich glaube, wenn man nur 2 Stunden reinspielt, dann ist das nichts für einen. Nee, ich glaube auch, wenn man schon mit denen aufgewachsen ist, vielleicht ist es dann was für einen. Das nächste, was mich interessiert, ist Redfall. Das ist aber weit weggesprungen. Moment, wo ist es denn da? Oh ja, jetzt, was kommt da noch? Puppies, nee, Playtime, A-Type Tactics. Pragmata, Paparazzi, auch kann mit Raiden. Rainbow Skies, das kenne ich noch, das gibt's, das haben Markus und ich mal gespielt, aber das kommt halt auch jetzt für die Switch raus, gibt's das Shit. Redfall ist halt, es ist ein Taktik-Shooter, es ist von Arkane. Ich mag die Arkane Studios eigentlich, weil die Arkane Studios haben unter anderem Deathloop gemacht und Prey und Dishonored. Und ich habe ein bisschen Angst vor dem Game, vor Redfall, weil ich glaube auch, das wird wieder so eine Art Left 4 Dead, nur mit Vampiren. Aber könnte gut werden, mal gucken. Remnant 2. Es ist halt Remnant. Es ist halt Remnant from the Ashes. Es ist ein Dark Souls Shooter. Sieh, sogar unter R fehlt mir eins. Echt? Welches? Roots of Pacha. Das sagt mir gar nichts. Roots of Pacha soll tatsächlich für die Konsole rauskommen. Das ist so wieder mein geliebtes Simulation-Game, nur in einem Steinzeit-Universum. Da baust du quasi so dein eigenes Steinzeit-Dörfchen auf, machst da auch Felder, Wirtschaft und alles. Richtig cool von dem, was ich bisher gesehen habe. Roots of Pacha. Das Ding, davon habe ich gehört. Ja, und es soll angeblich dieses Jahr sogar für Switch erscheinen. Sollte letztes Jahr sogar schon rauskommen. Bei Pacha muss ich immer nur an Königreich für ein Lama denken, Entschuldigung. Das hat mir tatsächlich unter R gefehlt. Returnal kommt für PC. Warum nicht? Returnal ist ein gutes Spiel. Gibt es jetzt auch einen Koop-Modus? Ja, ich habe es immer noch nicht geholt. Verklag mich. Es gibt ein Remake von Rise of the Triad. Oh Gott. Eins der rassistischsten Games, die ich je gespielt habe in meinem Leben. Damn. Es ist ein furchtbarer Shooter in der Doom 1 Engine. Sam Max, The Devil's Playhouse. Okay. Das ist Remastered-Version von der 3. Staffel von Sam Max. Ich mochte die Sam & Max Adventures, da gibt's auch Staffel 1 und 2 gibt's auch schon als Dingens, als Remake. Kann man sich angucken, die sind echt lustig, die sind wirklich gut. Waren das die Telltale damals gemacht hat oder noch davor? Das waren die Telltale damals gemacht hat. Die waren wirklich gut. Dann, ja, wie gesagt, Stalker 2, ja. Starfield! Stimmt! Starfield soll ja auch angeblich dieses Jahr rauskommen. Ja, oder also, auch, warum nicht gleich für alle rausbringen, weil es nächstes Jahr sowieso auch für die PlayStation rauskommt. So assig, dass das erst für die fucking Xbox kommt. Es ist halt auch so unnötig dumm. Das ist halt so. Typisch Xbox. So, herzlichen Glückwunsch, Microsoft. Es kauft sich trotzdem keiner dafür eine Xbox. Microsoft, erinnert ihr euch noch an den großartigen Deal, den ihr damals gemacht habt mit dem zweiten Tomb Raider Remake? Erinnert ihr euch noch daran, dass kein Schwein kaufen wollte? Und als dann die PlayStation-Version rauskam, hat sich's verkauft wie warme Semmel? Hä? PlayStation-Menschen können warten. An ihr noch den großartigen Fehler, den ihr gemacht habt, ihr Vollidioten? Hey, aber sie ist aber positiv. Hey, wir werden wegen Starfield ungefähr 500 Konsolen verkaufen. Herzlichen Glückwunsch. Naja, am Arsch. aber sie ist positiv mit Starfield. Wenn wir es kriegen, ist es bugfrei. Yeah. Das heißt, es ist dann die Version, die es von Anfang an hätte sein sollen. Richtig, weil es ist schließlich von Bethesda. Eigentlich ist es ja, also von dem, was du gesehen hast, es ist dieselbe Engine wie Fallout 4. What the fuck? Es ist Fallout 4 in Space. Furchtbar. Alle Schwede. Zoe-Coden 1 und 2 HD Remaster Gate Rune and Dune and Unification Wars. Ihr werdet mich das restliche Jahr nicht sehen. wie gesagt, Stalker 2, darauf freue ich mich noch. Starfield, wir werden wissen, mal schauen, ob es da mal rauskommt. Zoe-Coden 1 und 2. Zoe-Coden 1 und 2, da kannst du wieder uns beiden danken. Ja, die hören aber fleißig auch im Podcast, definitiv. Weil es war schon das Timing ist immer sehr gruselig gewesen. Jetzt war ganz Timing ist wirklich, das Timing war wirklich gruselig. Ich glaube, bei Solkron war es wirklich nur 2-3 Wochen später, oder? Ich meine schon. Nee, am schlimmsten war es bei Alone in the Dark. Wir haben beide gesagt, wie geil es wäre, ein Remake von Teil 1 eine Woche später. Alone in the Dark Remake. Eine Woche drauf, Alone in the Dark Remake offiziell angekündigt. Aber am meisten gefreut hat es mich tatsächlich bei Suikoden. Ich bin gespannt. Von dem, was ich gesehen habe, von dem Remaster. Das sind so zwei Spiele, die ich immer mal nachholen wollte und endlich kann ich es. Endlich kannst du es, was kommt für Windows, Switch, PS4, PS5, Xbox. Ja gut, das Spiel ist alt genug. Es sollte auf der Switch, glaube ich, rund genug laufen. Hoffe ich. Das Coole ist, es ist Konami. Ich kann beide Spiele vergleichen mit dem Original. Weil er sie beide original darstellt. Du hast die PlayStation 1 Spiele daheim. Ich hab so Bock drauf. Ja, hat er. Ich hab so Bock drauf. Hat er. Alter, der hat eine Altersvorsorge. Also alle liegen. Ja. Alle, die das werde ich nicht für meine Altersvorsorge, wenn ich mal irgendwann unter der Erde liege und meine Nachkommen das verhökern wollen. Ich komme persönlich zurück. Um es zu kaufen. Ich glaube, das wertvollste Spiel, das ich besitze, ist Castlevania The Symphony of the Night. Das ist, glaube ich, keine Ahnung. Ich glaube, 400-500 Euro online wert. Du hast ein paar Nintendo-Games daheim, die sehr viel wert sind. Chrono Trigger zum Beispiel. Habe ich für die erste Verpackung. Ja. Das ist, auch die Version ist scheiß viel wert. Ja. Neues Sword Art Online? Ja, da kommt doch immer wieder eins raus. Okay. Warum nicht? Ist halt einfach noch ein Sword Art Online Game. Ist genauso wie Siberia. Natürlich kommt neues Siberia. Obwohl der Erfinder davon gestorben ist, leider. Neues Jahr, neues Siberia. Neues Jahr, neues Sword Art Online. Ja, das stimmt. Tesla Grad 2. Okay, krass. Was ist Tesla Grad? Ist so ein Indie-Game, wo du mit Strom Rätsel lösen musst. Ist ganz süß. Ah, okay. Texas Chainsaw Massacre, the game. What? Survival Horror, irgendwie habe ich eine Ahnung, was das wird. Das wird wie Freitag der 13. oder Schnarch by Daylight, richtig. Ja, aber Schnarch by Daylight ist furchtbar erfolgreich trotzdem. Ja, das ist trotzdem ein Kackspiel. Ein Adventure-Game zu Tintin, zu Tim und Struppi, cool, count me in. Gute alte Tintin. Ich hab erst neulich den 2011er Film gesehen, der war okay. Der war überraschend okay. Das war der von Steven Spielberg, glaube ich, ne? Der war gar nicht schlecht. Ja, da soll es auch mehrere Teile geben, ist aber nie passiert. Aber ist das wirklich hier Tim und Struppi, nur weil da Tintin steht? Ja, Tintin, so heißt sie ursprünglich. Ja, ich weiß, aber es muss ja nichts heißen. Hast du es mal groß gemacht? Ja. Die Adventures of Tintin. Ah, cool. Freut mich, weil ich Tim und Struppi ist sowas, das war nie mein Favorit, aber ich habe es immer gern geguckt, wenn es da war. Ja, stimmt. Ich hoffe, der Captain ist besoffen wie immer. Captain Haddock, richtig. Was auch noch raus? Oh, Valheim kommt für die Xbox. Ich freue mich auf Valheim. Valheim ist geil. Ich habe es ausprobiert auf dem PC, so halbwegs zumindest auf meinem alten. Ja, ich kaufe mir trotzdem keine Xbox dafür. Ich kaufe mir trotzdem keine Xbox dafür. Ich weiß, ja. Ich werde es trotzdem ausprobieren, wie es dann ist auf der Xbox, was kommt auch im Game Pass raus, da freue ich mich drauf, das werde ich auf jeden Fall mit der Beide spielen, da weiß ich jetzt schon drauf. Space Marine 2! Space Marine 2, warum auch immer mir einen zweiten Teil zu dem grauenhaften Space Marine haben wollen, aber okay. Was, das erste war cool, das war super blutig, zwar unfair schwer, aber es hat irgendwie voll Bock gemacht. Ich weiß nicht, ich fand's absolute Scheiße. Es war Gears of War ein schlechter, aber irgendwie hat's Spaß gemacht. Ja, richtig, ja, Gears of War ist doch nicht gut. da ist er wieder. The Wolf Among Us 2, da war. Keine Ahnung, ich weiß nicht. Ich muss sagen, ich freue mich drauf. Ja, es wäre geil, wenn es kommt, aber wann? Wenn es wirklich kommt, freue ich mich drauf. Und ein neues Is. Ja, das ist auch neues Jahr, neues Is. Neues Jahr, neues Is. Richtig, stimmt. Oh, da haben wir tatsächlich Videogame-based Filme, okay. Das kommt direkt da drunter. Richtig. Krass. Ja, es soll eine Serie geben zu... Ja, Automata, die läuft schon. Ah, stimmt. 8. Januar. Gibt's ein Anime dazu. The Last of Us-Serie kommt am 15. Januar. Die erste Folge geht 1,5 Stunden, die zweite Folge 40... Ja, die wird das komplette Intro vermutlich abgrasen davon. Okay, das ist aber ich HBO, das heißt, es läuft bei uns dann auf Sky. Läuft bei uns auf Sky oder halt darüber reden wir später. Super Mario Bros. The Movie, es gibt, ich hätte nicht gedacht, dass ich mich auf den Film freue. Ich bin am ersten Tag im Kino, ich schwör's dir. Ich würde sofort mitgehen. Ich würde auch sofort mitgehen. Jo, dann holen wir uns 3 Karten, weil Carla ist nicht so scharf drauf. Also ich hab echt Bock drauf, ohne Scheiß. Ich hab mega Bock. Der Trailer hat richtig Bock gemacht. Der sieht gut aus. Ich find's großartig, dass sie aus Peach keine Oh, rette mich machen, sondern endlich einen Charakter-Development für Peach haben. Und was mir wichtig ist, zumindest wäre es mir bisher nicht aufgefallen, dass sie jetzt nicht irgendeinen unnötigen YouTuber als Sprecher da reingeholt haben. Gott sei Dank. Sondern tatsächlich normale Sprecher. Weil ich persönlich habe ja nichts gegen Gronkh oder Julian Bam, aber es sind halt keine Sprecher. Nein, sind sie nicht. Und ich habe was gegen die beiden Arschlöcher. Gronkh hat hier den Lego Batman versaut, weil er da der Joker war. Und Julian Bam versaut hier gerade die ganze Zeit Sonic. Hervorragend. Ja, dann dabei haben wir den guten halt auf Sonic-Sprecher. Hab ich auch. Haben wir guten Sonic-Sprecher und dann sowas. Naja. Es gibt eine neue Pokémon-Serie, davon habe ich gehört, ja. Ja, ich habe tatsächlich mehr Tränen darüber verdrückt, dass Ash geht, als ich sollte. Ja, aber Misty und Rocco sind wieder dabei, witzigerweise. Ja, es ist irgendwie musst du ja die Member Berries haben, ja. Richtig, ja. Warum auch immer gibt es einen Gran Turismo-Film? Der wird genauso gut wie der Need for Speed-Film. Oh Gott. Knuckles die Enchilada, wie ich gern sag. Es kommt eine Spin-off-Serie. Oh Gottes Willen. Kein Mensch braucht das. Nein, wirklich was nicht. Was soll das Alice Gear Eggs? Kenn ich nicht. Ja, das Videospiel, das sagt mir irgendwas, aber das ist so weit hinten in meinem Kopf, dass ich es echt nicht gerade hervorkramen kann. Es tut mir leid. It's a Japanese mobile game, never mind. Okay, nichts gesagt. Hervorragend. Und der Legend of Heroes Anime hast du übersprungen am Anfang. Oh, stimmt, ja. Dann hätten wir damit unsere Einkaufsliste schon mal bestätigt. Wir werden arm dieses Jahr. Alles nur im ersten Halbjahr. Aber alles ja, ich bin, danach mal, ich bin mal gespannt, wie viel wir am Ende wirklich davon schaffen, auch zu spielen. Das ist ja lächerlich. Heißt, abartig, wie viel Zeug jetzt rauskommt. In den alles anspielen. Jahren. Und wir wissen ja noch nicht, weil Nintendo macht ja immer eine Direct und kündigt dann für 3 Monate später ja Spiele an. Das heißt, es kann ja noch einiges kommen. Aber nicht ich nur muss das. Zumindest sagen, sollte Baldur's Gate 3 wirklich kommen, habe ich schon mal ein Kapitel Vorsprung. Außer beim Release löschen sie mir wieder meinen Speicherstand. Freu dich drauf. Also, Freunde, wir haben unglaublich viel zu zocken dieses Jahr. Mein Gott. Können wir nicht arbeitslos sein und reich? Verfluchte Scheiße. Egal. Dann hätten wir wenigstens Zeit dafür, aber nein. Wir konnten ja nicht in eine reiche Familie reingeboren werden. Furchtbar. Katastrophe. Ja, gut, was soll man machen? Auf jeden Fall, wir werden dieses Jahr unglaublich viel zu zocken haben. Ihr werdet dieses Jahr unglaublich viel zu zocken haben. Und damit würde ich auch sagen, schließe ich die Liste ab, mit der wir heute angefangen haben. Freunde, ich danke euch, dass ihr hier wart und mit mir fast 2 Stunden lang über diesen unglaublichen Zeug hier gelabert habt. Über unsere neue Einkaufsliste für dieses Jahr geredet habt. Freut mich, dass ihr da wart. Jederzeit wieder. Immer wieder gerne. Ach, herrlich, gleichzeitig, fantastisch. und ja, dann würde ich sagen, macht was immer ihr wollt da draußen, Freunde. Aber wenn ihr vorhabt, das alles zu kaufen, zu spielen, seid ihr genauso wahnsinnig wie wir, aber wir haben es eh vor. Macht's gut!